Moin moin und hallo zum nächsten M2B Game One Podcast. Ich bin der Gregor. Ich bin Wolf. Ich bin die coole Sau am Tisch. Die coole Sau am Tisch. Und wir haben uns heute hier mal wieder zusammengefunden. Ja, dann müssen wir jetzt alle mal kurz lachen. Ja, aber zum Glück, wenn ihr das euch anhört, hättet ihr wahrscheinlich gesehen, wer die coole Sau am Tisch ist. Nein, es ist nicht der liebe Eismann. Der ist auch schon längst weg heute, also wird er heute kein Cameo haben. Schade. Schade eigentlich. Wirklich schade. Hat sich da ein bisschen verspätet, aber nächstes Mal ist er bestimmt auf jeden Fall dabei. Wir haben uns hier mal wieder zusammengefunden, um gepflegt zu schnacken, so wie wir das schon mehrere Male gemacht haben in der letzten Zeit. Wir haben uns für dieses Mal ein etwas anderes Thema ausgesucht. Genau, heute ist nämlich Filmzeit endlich mal angesagt. Wir wollten es schon lange machen, freuen uns jetzt auch ganz besonders darauf, dass es geklappt hat. Und zwar werden wir heute nicht über Games und Spiele im weiteren Sinne diskutieren, sondern über Filme. Denn wir sind alle ausgewiesene Filmexperten. Natürlich, wie ihr bestimmt auch. Ja, natürlich. Ja, absolut. Ja klar, es ist ja, um es nochmal zusammenzufassen, eben, also natürlich die Podcasts, die wir bisher machen, das sind alles Experimente auf der einen oder anderen Art und die Gaming-Sachen, speziell die Retro-Sachen, war eben was ich gerne mal ausprobieren wollte. Aber natürlich, wie ihr auf dem GameOne.de-Blog gemerkt habt, sind wir natürlich auch wirklich alle recht, sagen wir, große Film-Nerds, die dann dementsprechend öfters im Kino sind und dicke DVD-Schränke zu Hause haben und so weiter und so fort. Ich habe den dicksten. DVD-Schrank. Ja. Das wollte ich nur mal klargestellt haben. Wie viele DVDs hast du? 600. Originale. Gut. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja. Kannst du dir auch einen Ford daraus bauen? Ja. Ein DVD-Ford dementsprechend bauen. Und daraus natürlich, dass wir dann dementsprechend so viele Filme gekommen haben. Wir schreiben über die Filme auf der Seite und wir haben uns dann dementsprechend mal gesagt, lass uns das einfach mal probieren und mal in der Podcast-Form hier ausbreiten und gucken, was wir dementsprechend machen können. Und das erste Thema, was wir uns ausgesucht haben, sind die lieben Blockbuster, im Speziellen die Sommerblockbuster. Genau, wir gehen heute mal erstmal die Mainstream-Route, um den Einstieg zu finden. Da werden vielleicht viele sagen, oh, da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber wir sagen jetzt erstmal einen Einstieg mit Filmen, die dann auch möglichst viele kennen und auch zu denen möglichst viele was sagen können. Wir können jetzt natürlich auch mit irgendwelchen exotischen Insidern anfangen, aber David Lynch kommt beim nächsten Mal. Genau, da kommen wir dann irgendwann hin. Also genau. Takashi Miike-Film und so. Wir wollten uns auf ein Thema einigen, wovon wir alle vor allem erstmal hier Ahnung haben und dann auch dementsprechend die Leute dann folgen können. Exakt. Also nächste Folge hoffe ich mal, dass wir dann die zeitgenössischen Künstler des französischen... Der Nouvelle Vague. Genau das. Ne? Also da bin ich auch ein sehr großer Fan von. Aber Sommerblockbuster, ich würde gerne, bevor wir dann in die Diskussion reingehen um die jeweiligen Serien und Filme, die uns dann dementsprechend am besten gefallen, erstmal Sommerblockbuster. Was ist das überhaupt oder was verstehen wir eigentlich darunter? Also Eddie, wenn ich jetzt Sommerblockbuster sage, was stellst du dir unter einem Sommerblockbuster vor? Ja, erstaunlicherweise, bevor ich auf die Frage eingehe, muss ich noch kurz sagen, es ist ja komisch eigentlich, dass ausgerechnet im Sommer, wo man normalerweise nach normalem Menschverstand sagen würde, da gehen die wenigsten Leute ins Kino, weil das Wetter gut ist, kommen tatsächlich immer die meistens zumindest die teuersten und größten Filme raus. Also Sommerblockbuster ist tatsächlich ja keine Erfindung von uns, sondern wirklich im Prinzip von Hollywood, die ganz gezielt die dicken, fetten, teuren Filme im Sommer platzieren, aus welchem Grund auch immer. Was auch schon lange so geht. Also man kann es auch nicht damit erklären, dass es erst seit der DVD oder so passiert, sondern das hat schon eine ewige Tradition. Weiß einer von euch, warum das so ist? Nee, ich frage mich das auch, ob das sich deswegen entwickelt hat, weil im Sommer irgendwie alle Zeit haben und die Kiddies haben Sommerferien und haben Bock mal wieder irgendwie bis nachts im Kino zu hängen und die Verleiher daraufhin langsam auf den Trichter gekommen sind, da ihre besten Filme zu platzieren oder andersrum. Oder ob die damit angefangen haben, ey, im Sommer hauen wir jetzt mal die richtig geilen Filme raus und wir alle haben das über Jahre und Jahrzehnte gelernt, dass wir einfach wissen, Sommer ist Blockbusterzeit, weil es die Filme vorgeben. Ja, ich weiß nicht, aber es ist wirklich in der Tat seltsam. Es ist also eigentlich total bescheuert, im Sommer genau, in so einem das ist scheiß es eben. Kinosaal zu sitzen. Also Blockbuster gibt es ja eigentlich wirklich das ganze Jahr heraus und Blockbuster steht ja eigentlich eben für Filme, wo jeder quasi reingeht. Mhm. Na, dass die Straßen leergefegt sind, weil der alle vor den Kinos anstehen, damit sie dort reingehen. Und Sommerblockbuster, ich habe, also ich weiß nicht, ob ich das mal gelesen habe oder ob ich mir das jetzt zusammenspinne, ist aber dann ein Grund dafür, dass das oft im Sommer eben passiert, weil einerseits natürlich, wenn die Leute in den Urlaub fahren, Kinos gibt's überall. Ne? Mhm. Dann ist das so eine Art Abendunterhaltung, wo sich mal die Familie oder die Kiddies dann hingeschickt werden können und die fahren natürlich mehr auf diese großen, coolen Filme ab, wo dann jeder reingehen will. Da gehen sie auch im Urlaub dorthin und nicht nur, wenn die gerade zu Hause sind. Und vor allem, wenn es draußen warm ist, was vielleicht dann am schönsten, wenn man keinen Bock hat, draußen rumzuhängen, gehst du in den gut gekühlten Kinosaal und lässt dir da mal ordentlich einen Film um die Ohren schlagern für 2-3 Stunden am Abend. Also was halt lustig ist, weil in der Industrie oder in anderen Industrien läuft es gänzlich anders. Die Spielebranche wissen wir am besten, das berühmte Sommerloch. Sehr, sehr merkwürdig. Und auch was Serien angeht, müsst ihr mal drauf achten. Die meisten Serien hören gerade in der Sommerzeit dann auf, machen Staffelpause und kommen dann wieder im Herbst wieder mit neuen Folgen. Mhm. Also Kino ist wirklich so das Einzige, wo ich sage, sehr komisch, dass sie da gegen den Strom schwimmen. Was vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass sie so die Flucht nach vorne machen und sagen, okay, wir nehmen einfach im Sommer nichts mehr ein, also müssen wir die besten Filme dahin transportieren, damit wir ein bisschen was einnehmen. Ich finde in der Tat, sie haben es sehr geschickt gemacht, dass Sommerblockbuster seit Jahren und Jahrzehnten so einen Event-Charakter haben. Also die haben eigentlich eine sehr uncoole Sache genommen, nämlich im Sommer 2,5 Stunden in so einem Kinosaal zu sitzen mit 500 anderen schwitzenden Menschen und haben daraus ein cooles Event gemacht, an dem man unbedingt teilnehmen muss. Ich habe übrigens noch eine Vermutung, was ziemlich clever ist. Womit ich auch schon zu einem Film komme, der durchaus auch in diese Kategorie fällt, und zwar Harry Potter. Und der neueste Harry Potter wurde ja verschoben. Und zwar knapp ein halbes Jahr. Und zwar deshalb, damit er noch in das Finanzjahr dieses Jahr reinrutscht, da Warner Brothers eben mit Dark Knight super Zahlen vorweisen konnte. Und wenn sie Harry Potter zum geplanten Zeitraum, nämlich Ende letzten Jahres, rausgebracht hätten, dann hätten sie dieses Jahr ein dickes Minus gehabt im Finanzloch, weil sie einfach nichts so Fettes gehabt hätten, was dann die tollen Zahlen vom Vorjahr hätte garantieren können. Deshalb haben sie es einfach, der Film war fertig und auch okay, und sie haben es einfach nur der Finanzrechnungs halber verschoben. Und das kann auch ein Grund sein, warum die Blockbuster dann irgendwie in den Sommermonaten erscheinen, aus irgendwelchen statistischen Bilanzierungsgründen. Ja, woraus man schon sehen kann, dass da eine gigantische Maschinerie dahinter steckt. Also die machen das nicht, um uns unbedingt eine Freude zu machen. Die wissen schon ganz genau, warum. Eben. Ich meine, wir quasi Zuschauer und Filmemacher sind beidseitig in so eine Abhängigkeit eingetreten. Die Filmemacher wissen, im Sommer gehen die Leute ins Kino. Die Kinogänger wissen, im Sommer kommen die supergeilen, fetten Blockbuster, wo wir gerne ins Kino reingehen. Also das, was du mit Harry Potter angesprochen hast, exakt das gleiche Ding ist dieses Jahr bei Star Trek zum Beispiel passiert, der ja auch eigentlich mal angedacht war, irgendwann im Dezember zu starten. Aber der wurde dann eben auf Anfang Mai verschoben, was in Amerika und da, wo natürlich es nach Amerika ausgegangen ist, dort im Groben diese Sommer-Blockbuster-Zeit dort bestimmt, weil dort ist fängt es quasi an von den Kinomachern ausgehend, der 1.5., der 1. Mai, Tag der Arbeit, Labor Day, ist dort quasi der offizielle mit Anführungsstrichen Start der Sommerblockbuster-Saison. Das heißt, von dort aus werden dann die großen Filme fast jedes Wochenende nach und nach programmiert, speziell dann zu Feiertagen, wo dann entsprechend viel mehr Leute dann Zeit haben. Und das zieht sich in Amerika natürlich immer durch die Feiertage, die folgen im Speziellen dann eben der 4. Juli, was dort so der größte Unabhängigkeitsfeier. Independence Day, um auch nachher dann mal die Brücke zu schlagen zu einem... Jetzt schon, fantastisch. Dieser gesamte beschissene Tag Independence Day ist mir nur im Kopf wegen Independence Day von Roland Emmerich. Also davor war das für mich eigentlich kein großer Begriff. Hab mich damit auch nie beschäftigt. Wie alt ist der Film jetzt? Der ist von 15 Jahren. 96. Ich glaube, es war 96. 13 Jahre. 13 Jahre her, da war ich 17, da habe ich Independence Day, hat mich null interessiert, Mittlerweile weiß ich, Independence Day, Will Smith kämpft gegen Aliens, alles klar, ich weiß, ganz besonderer Tag für euch. Genau. Lass uns auch gleich mal auf der Schiene weitermachen. Wir werden jetzt nach und nach mal einfach über unsere Lieblingsblockbuster oder die wichtigsten Blockbuster und so weiter nach und nach mal ein bisschen quatschen. Und Independence Day ist eben schon mal ein sehr guter Einstieg. Ich kann mich auch noch genau daran erinnern, damals, ich weiß nicht, welche Klasse ich dort in der Schule war, aber es war ja quasi überall, auch wenn du... 13 Jahren? Ja. Kann ich dir sagen. Kannst du mir sagen? Ja, 12. Es kann gut sein. Ich bin aber recht frühreich gewesen in der Schule. Also ich meine, der Gag funktioniert so nicht. Nee. Ich habe keine Ahnung, ich kann aber nicht rechnen. Aber das hindert uns nicht, einfach noch mehr rauszufordern. Egal. Aber auf jeden Fall kann ich mich auch noch damals erinnern, Independence Day ist natürlich hierzulande keinem ein Begriff, aber da hat es dann einfach angefangen, überall waren Plakate, alles vollgeklebt mit zu dem und dem Datum. Ich glaube, hier ist es natürlich nicht der 4. Juli gewesen, weil uns ist es scheißegal, wir wollen den Film hauptsächlich haben. Auf jeden Fall ein Donnerstag. Auf jeden Fall. Also Ja. Nee, ich wollte sagen, Independence Day, ich erinnere mich noch, was den Film so unfassbar gehypt hat, war dieser Teaser, der am Anfang kam. Und das kann Roland Emmerich tatsächlich sehr gut, was er auch mit Godzilla dann auch nochmal gemacht hat. Mhm. Und zwar, dass du, ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal im Kino saß und diese Vorschau kam, du siehst, ich glaube, New York war es, und dann kommt dieser Riesenschatten über die Stadt. Der Hammer. Und du weißt erstmal überhaupt nicht, was Sache ist. Und dann, glaube ich, beim nächsten Teaser hat man dann überhaupt erst Raumschiffe gesehen und dann hast du erstmal gedacht, oh, dicke Hose, Halligalli. Ja. Hier, da passiert einiges. Und dann kam irgendwann der Trailer, wo du dann gesehen hast, okay, Weißes Haus und Freiheitsstatue und was weiß ich, wird alles, nee, Freiheitsstatue wurde gar nicht in die Luft gejagt. Aber sie war zerstört in der einen Szene. Hat man ja, kann sein. Kopf, mhm. Aber Weißes Haus ist in die Luft gejagt und und du hast einfach nur gedacht, boah, sehen will. Genau, das war bei mir auch dasselbe, diese verdammten Schatten. Das ist ja auch so ein Bild geworden, das hat sich so ins kollektive popkulturelle Bewusstsein echt eingebrannt, wenn so riesige Schatten. Hier im Herbst startet doch V, das Remake, die Serie. Ja, stimmt. Von der V, die Außerirdischen. Genau, V, die Außerirdischen. Und da sieht man jetzt schon im Teaser eine fast identische Szene. Die große Städte überall auf der Welt, über die sich so riesige Schatten schieben von oben. Das ist ein Bild, das finde ich auch immer noch geil. Und ich muss auch sagen, damals, also mittlerweile mit ein bisschen Abstand, der Film ist jetzt nicht perfekt gealtert. Der ist schon, leicht irgendwie ins Cheesy-hafte. Bei District 9 übrigens auch. Gleiches. Ja. District 9 von Neil Blomkamp auch wieder mit Schatten und. Das ist auch einfach geil. Das hat sich ja mittlerweile auch eingebürgert. Einfach Emmerich, wo es gerade angesprochen ist, eben Roland Emmerich, Regisseur von Independence Day, deutscher Regisseur, aber der dann zeitig in die USA abgewandert ist und sich dort dem Blockbuster quasi verschrieben hat. Das schwäbische Spielberg. Man war ja zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen stolz. Also genau. Das muss man ja sagen. Wir Deutschen haben ja in Hollywood nicht viel gerissen, aber dann mal einen Film zu machen mit Will Smith, den man ja zumindest auch schon durch Fresh Prince ne? Ja, und auch cool Muckis fand und dann so ein richtig prominent angeteaster Hollywood-Blockbuster, dann deutscher Regisseur. Also da war man schon einigermaßen nicht schlecht. Als er dann natürlich weiter Filme gemacht hat, ist es irgendwann gekippt nach Godzilla für mich. Ja, aber davon abgesehen war man erstmal stolz. Aha, unser Mann in Hollywood. Genau, also Emmerich hat quasi ja schon, bevor Independence Day eben 96 gekommen ist, der hat ja schon mal die Leute vorbereitet drauf. Er hat vorher gemacht Universal Soldier, was ich persönlich dann damals als Teenager hast du solche Filme natürlich geil gefunden. Van Damme, Dolph Lundgren, Roboter, deutscher Regisseur, kann nur geil sein. Schon der Titel, Universal Soldier. Hat der nicht auch noch das, wie hieß es, Arche-Noah-Prinzip? Oder nee, das Quatsch. Oder war es Petersen? Kriege ich immer durcheinander bei den alten Sachen. Ich glaube, das war wirklich Roland Emmerich. Das war auch seine Abschlussarbeit von der Filmhochschule. Und dann kam noch sein erster großer Film, Joey. Also, Joey, den fand ich nicht schlecht. 84. Mit dem roten Telefon. War super, ey, ganz der war teilweise, den habe ich viel voll zu früh scary gesehen. Da war hat jeder viel zu früh gesehen. Oder so. Und ich hatte so Schiss gehabt. Ohne Scheiß. Da gab es ja auch so eine strange Szene mit Darth Vader irgendwie in einer Fantasie-Illusion oder so. Das weiß ich noch. Und ja, es war auf jeden Fall sehr strange, wie dann die Sachen, die Spielzeuge geflogen sind und so. Und ich finde den immer noch geil. Jetzt, schön, dass ihr es mal erwähnt habt, den werde ich mir auf jeden Fall auf DVD machen. Also, der ist auch wirklich gut. Also der läuft nur alle Jubeljahre mal im Fernsehen und dann gern so auf dem 1.2. auf dem 1.2.45. Aber es lohnt sich. Der ist wirklich immer noch sehr, sehr gut. Und der ist vor allem, wenn man, also ich habe den auch schon lange Zeit nicht mehr gesehen, ich habe auch nur noch die Angst vor dieser komischen Puppe im Kopf, im Hinterkopf. Ja, mit dem Monokel. Gott, die war so schlimm. Puppe, und die ruft dann auf dem Kindertelefon an und solche Geschichten. Also, ja, das war so die, vor allen Dingen von der Prämisse her war Joey, jetzt trifft mir zwar ein bisschen, aber muss man kurz sagen. Man muss das mal War von der Prämisse her ja genau in dem Zeitalter, kam es raus, glaube ich, Ende der 80er oder so, Mitte, Ende 80er. War es nicht 84, glaube ich? Ja, Mitte der 80er auf jeden Fall, wo die ganzen Filme hier Zurück in die Zukunft, Goonies und so weiter, Explorers, Flug des Navigator und so, diese ganzen coolen Kindheitserinnerungen, Action, Adventure, Science-Fiction, Crossover mit Jugendlichen auf BMX-Rädern so ungefähr. Und da kam halt Joey, der auch so eine E.T.-Prämisse hatte, aber halt unheimlich düster und beängstigend war. Und du bist da mit seinem jungfräulichen Kinderherzen rangegangen und dann passieren da nur so crazy Sachen und du hattest echt einfach Schiss. Also ich weiß, dieses rote Telefon ist mir bis heute, es war wie Poltergeist für Anfänger. Eben. Ich finde generell, also Gruselfilme mit Telefon, mit klingelnden Telefonen, ganz schlimm. Ist irgendwie echt immer gruselig. Wie kleine, nasse Mädchen. Ich glaube, das wird, wir wissen jetzt schon mal das Thema für den nächsten Podcast mit den Kindheitserinnerungen und alle, die dann immer noch einen Kindheitstraumata. Kindheitstraumata, sehr schönes und die, Thema. Sollen wir nicht schnell wechseln? Also das erste Mal Poltergeist gucken, das. Ey, auf jeden Fall mal ganz kurz vielleicht zurück zum eigentlichen Thema Blockbuster und Independence Day und Roland Emmerich und so. Independence Day hat auch einfach das fast perfekt gemacht, worauf hier alle irgendwie stehen, auch wenn es keiner gern zugibt. Da gingen einfach Dinge kaputt und zwar im ganz großen Stil. Also ich meine, Roland Emmerich hat halt das verdammte Weiße Haus in die Luft gesprengt. Das war einfach, also allein die Eier zu haben, das mal zu machen als deutscher Regisseur. Und es sah einfach geil aus. Es sah geil aus, super. Und zwar, weil es nicht CGI war. Das muss man an der Stelle nochmal sagen. Independence Day war so der letzte richtig große Blockbuster, wo Dinge kaputt gemacht sind, wo sie noch Modelle gebaut haben. Mhm. Ich weiß es noch, weil ich das Making-of damals gesehen habe und so. Ja. Und da haben sie wirklich alles detailgetreu nachgebaut und gemacht und irgendwann wurde es abgemeldet durch CGI und seitdem hat halt jeder Film 20 Gebäude, die spektakulär explodieren, aber es reißt einen nicht mehr so vom Hocker. Ja. Ich finde auch, also auf dem Sterbebett noch werde ich mich weigern anzuerkennen, dass CGI geiler ist als echte Explosion. Absolut. Und wenn absolut. Da 500 Mega-Rechner 3 Jahre dran arbeiten und rennen, aber eine richtige Explosion ist einfach noch. Ich glaube, das geht ja eh wirklich jedem auch so und die Zeit wird uns, denke ich mal, da auch dann recht geben, wenn du dann in 20, 30 Jahren zurückguckst. Handgemachte Tricks kommen wieder. Absolut. Im ganz großen Stil. Im ganz, ganz großen Stil. Emmerich, Independence Day war eben, also da braucht man eh nicht viel über die Geschichte zu reden. Aliens überfallen die Welt und die Menschheit schlägt zurück, fertig, aus. Mit einem Computervirus. Mit einem Computervirus. Was sie ganz einfach ins Netzwerk einspeisen. Der Präsident geht selber ins Cockpit und fliegt natürlich. Ins Alienschiff. Ja, natürlich. Nach dieser anfeuernden Rede am 4. Juli. Und die First Lady war später selber Präsident bei Battlestar Galactica. Das ist ja auch wieder sowas Typisches, wo dann ein deutscher Regisseur den amerikanischen Präsidenten so auf den Podest hebt, als ob Roland Emmerich sich einschleimen will in Hollywood und sagen, ich bin zwar Deutscher, ich weiß, wir Deutschen sind hier nicht beliebt, Zweiter Weltkrieg und so, ja, mea culpa, aber dafür lasse ich euren Präsidenten richtig geil abgehen. In dem Kontext, Emmerich war nicht Air Force One, das war Peterson, glaube ich. Wolfgang Petersen. Ja, der hat es dementsprechend auch gemacht. Auch so eine richtige Propagandascheiße eigentlich. Aber geiler Film. Ich habe aber gelesen, dass Emmerich, der war auch im Weißen Haus in der Tat zu Gast bei, muss ja noch Clinton gewesen sein, ne? Mrs. Clinton, ja, Clinton. Und hat Bill Clinton dann den Film vorgestellt und es war ihm extrem peinlich, als es zur Szene kam, als das Weiße Haus gesprengt wurde. Habe ich auch gelesen in einem Interview. Da wäre er am liebsten vor Scham im Boden versunken, als Bill Clinton neben ihm saß und dann sehen musste, wie das Weiße Haus hat Clinton einfach schon mal aber die Green Card zerrissen und so. Ja, ne? Darauf kann man keine Rücksicht nehmen, das ist einfach eine geile Szene. Zum Film, kann man vielleicht sagen, dass es erstens auch Will Smith, großer Durchbruch war auf der großen Leinwand. Das ist einfach tatsächlich so. Davor war er natürlich bekannt als Fresh Prince und alles, aber da hat man ihn noch zum ersten Mal, gut, mit Bad Boys, muss man sagen. Aber so. Bad Boys war danach, glaube ich. War es danach? Oder? Also es war in dem Dreh auf jeden Fall. Also Will Smith damals eben Bad noch, also die Überraschung war eben, dass er auf einmal wirklich dieser muskulöse Kerl dort war. Genau. Na? Weil vorher konntest du ihn eben als wirklich halbes Hemd bei Fresh Prince. Exakt, er war halt der Lustige, aber auch so ein bisschen der Schlacks und da war er halt auch der Coole, der Typ, der die Welt rettet. Der dem Alien mal einen ordentlichen Kinnhaken ist. Genau. Das ist schon geil. Willkommen auf der Erde. Wir hören gerade über Intercom, Bad Boys war im Jahr 1995, noch vor Independence Day. Independence Day war 96, siehst du? Ja, 96. Ja, haben wir ja gesagt. Stimmt. Aber das ist in der Tat auch... Bad Boys war nämlich das erste Mal, wo er Badass war. Ja. Wo man Martin Lawrence vor allem noch ertragen konnte damals. Aber es ist vor allen Dingen so, dass natürlich Independence Day eine größere Strahlkraft hatte als Bad Boys. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass auf jeden Fall Independence Day dann auch auf Mainstream-Ebene, Bad Boys ist ja dann schon auch nochmal eine Nummer härter. Und aber auch sowas so... Also auf Bad Boys würde ich gerne auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Gerne, vor allem, weil uns das zum nächsten zum nächsten großen Sommer-Blockbuster-Film Regisseur wieder dann... In Übrigen zu Emmerich kurz sagen, der hat natürlich seine Masche, seine Methode, die sich seit Independence Day festgesetzt hat. Er bringt ja quasi alle paar Jahre immer wieder dann einen Blockbuster heraus, einen Sommer-Blockbuster, der vor allem mit so einem unglaublich guten Trailer die Leute wieder ins Kino lockt. Ob die dann danach sagen... war scheiße oder war nicht so gut, scheißegal. Der Trailer war so geil, wir sind alle ins Kino gegangen. Also Stargate hat er vorher gemacht. Godzilla hatte einen coolen Trailer, wenn ich mich nur daran zurückerinnere, wie der mit diesem Steg, der dort explodiert. Nein, der Teaser von Godzilla war richtig geil. Und zwar die Schulklasse im Museum und du siehst einen T-Rex. Und es war eine Anspielung nämlich auf Jurassic Park. Ja. Und du siehst die Schulklasse, wie sie in diesem Museum ist und da so ein Skelett von einem Tyrannosaurus Rex sieht und irgendwie der Museumstyp hält eine Rede darüber und plötzlich stampft ein Fuß durchs Museumsdach, patz, und plättet dieses Mini-Skelett im Vergleich zu diesem riesen Fuß, und dann ist erstmal fertig und dann kommt irgendwie Godzilla. Und dann hast du halt natürlich schon gedacht so, okay, habe ich schon Bock drauf. Wie gesagt, weil also das so ein schon, großes Vieh will ich schon sehen. Das muss man sich schon anschauen. Size does matter. Ja, war ja, genau. Der offizielle Claim. Genau, und das reicht einfach schon. Der Godzilla-Film, ein besonders großes Trauma für mich, weil ich als Kind riesiger Godzilla-Film gewesen, Godzilla-Film. Als Kind war ich riesiger Godzilla-Film-Fan und werde nicht. Und habe mir alles angeguckt von Leuten, die mit Gummianzügen durch die Gegend gelaufen sind. Und da war der Emmerich-Godzilla. War schon nicht eine gut. Katastrophale Geschichte und einfach ganz schlechte Action und einfach, ja, es war einfach wirklich Trash, aber in dem Fall nicht positiv. Nee, ja. das war so ein schlechter Film, über den man sich dann später ärgert. Genau. Es gibt auch schlechte Filme, die sind so scheiße, dass es schon wieder geil ist, sie anzugucken. Ja, das Problem bei dem war, er war eben einfach nur schlecht und nicht so schlecht, dass er gut war. Der hat sich so unglaublich ernst genommen. Ja, genau. Der wollte cool sein und noch einen draufsetzen aber endlich macht Godzilla. Ständig das Problem, was ich überhaupt bei Emmerich-Filmen hatte, was er bei ID4 noch nicht war. Bei ID4 konntest du irgendwie dann auch nicht mehr ernst nehmen, auch durch Will Smith, durch den Präsidenten, durch das Übertriebene. Aber dann, gerade bei Godzilla und auch hier Day After Tomorrow und so, viel zu ernst genommen, diese Filme, und dann funktioniert es dann eben auch wieder nicht. Da muss man dann auch, bei so übertriebener Scheiße, muss man dann auch mal so mit einem Augenzwinkern als Regisseur das machen, und sonst klappt es nicht. Eben. Also das Beste an Godzilla war die blonde Schauspielerin. Keine Ahnung, wie sie heißt, aber die hat mir gefallen. Aber Ferris Bueller als Hauptdarsteller war schon ein bisschen strange. Stimmt. Ne? Ja, Matthew Broderick, ja. Genau, also von Godzilla ist er dann eben weitergegangen. Day After Tomorrow, 10.000 BC, auch ein sehr komisches Ding. Er hat jetzt wieder einen tollen Trailer, Teaser, / sonst was gezeigt zu 2012. Das Jahr, in dem die Welt untergeht. Ja, natürlich. Wie gesagt, gehen wir vorher nochmal ins Kino? Ja, also Sinn wird es ja machen, wenn der vorher ins Kino kommt. Ich glaube, der kommt ja auch einen Tacken vorher, dann 2011 im Sommer wahrscheinlich. Das sollten die schon sehr gut abtimen, sonst ist alles so ziemlich natürlich. Und das ist auch natürlich ein Trailer, wo du wieder einfach Bock hast, dann ins Kino zu gehen und dir das anzugucken. Es ist fantastisch. Erstens zerstört er wieder das Weiße Haus. Klar, ist wieder aufgebaut. Das macht er schon gern, ne? Macht er auf jeden Fall gern, aber es ist natürlich in dem Fall nicht mehr ganz so spektakulär, weil es eben CGI ist. Das ist das, was ich vorhin auch angesprochen habe. Es sieht schon geil aus, weil er wieder die halbe Erde zerstört, und ich gucke mir einfach jeden Film an, wo die Erde zerstört wird. Ich liebe es, wenn alles kaputt geht. Ich kann nicht genug davon kriegen, von riesen Atompilzen und Zerstörungen. Ich könnte stundenlang einfach nur die komplette Destruction mir angucken. Deshalb war ich von Deep Impact so enttäuscht. Weil einfach zu wenig kaputt geht. Obwohl er eigentlich von der Story her und so besser ist als Armageddon. Aber ich möchte einfach sehen, wie Sachen kaputt gehen, wenn schon ein Komet auf die Erde crasht. Machen wir da die Brücke zum Regisseur von Bad Boys und Armageddon und vielen anderen Filmen. Den Mann, der eigentlich Sommerblockbuster ausstrahlt, der es eigentlich im Pass stehen hat. Ja. Der eine Werbung gedreht hat, wo er einen Knopf hat. Wenn er draufdrückt, explodiert alles. Sogar sein Pool. Ja? er ist der einzig wahre. Es ist Michael Bay. Ja, also ich kann da fast nichts zu sagen. Ich darf nicht. Love him or hate him. Lass aber Michael Bay ist wirklich... es gibt ja... Also man muss einfach mal sagen, es gibt nicht so viele Regisseure, wo du einen Film siehst und sofort den Film einem Regisseur zuordnen kannst. Da gibt es eine Handvoll, aber erstaunlich viele, auch gerade in letzter Zeit, sind durchaus austauschbar. Aber einen Michael Bay-Film erkennst du immer daran, dass irgendwo eine Person steht, in die Ferne guckt, als ob irgendwo am Horizont die Wahrheit liegt, ja? Die Augen guckt und die Kamera leicht von unten um die Person rumdreht. Super. Und diesen Shot, der Bad Boys berühmt gemacht hat, den es in Armageddon gibt, den es in allen, glaube ich, Michael Bay-Filmen gibt, den gibt es sogar auch in vielen Bruckheimer-Filmen, glaube ich. Ja, die haben ja relativ kollaboriert. Also man merkt eben, Michael Bay hat einen eigenen Stil. Pearl Harbor und solche Geschichten, die dann der sich durchzieht durch seine ganzen Filme. Und Michael Bay hat ja angefangen als Musikvideoregisseur. Also da kannst du, denke ich mal, sehen, wo sein Schnittstil hergekommen ist. Ja. Nicht länger verweilen auf einem Bild als 3 Sekunden, sonst kommt einer und haut dir auf die Finger. Ja, ich meine, Fincher hat auch als Videoclip-Regisseur angefangen, aber der macht qualitativ einfach, ist der Lichtjahre von einem Typen wie Michael Bay. Ja, aber der wurde auch Backstreet Boys-Videos gemacht. Und zwar sehr gute, möchte ich sagen. Was hat er denn auch hier? Lass mich mal gucken. Das erste, wo er als Regisseur hier angegeben ist, ist Playboy Video Centerfold. Alter, habe ich gesehen. Warum ist er denn dabei nicht geblieben? Habe ich gesehen und hat mir gefallen. Ja, und nur wegen Bay aber wahrscheinlich, ne? Und für Meatloaf hat er Videos gedreht und... And I would do anything for love, but I won't do that. Ja, jetzt no, no! Eine ganz abgefahrene Brücke zu Rock Your Picture Show, das war auch ne Meatloaf. Habe ich mir letztes Jahr zum ersten Mal angeguckt. Was? Ja, das war, du, Gregor, das ich weiß, was soll das heißen? es war eine Wissenslücke, die ich letztes Jahr geschlossen habe mit der Rocky Horror Picture Show. Also dieser Tim Curry ist unglaublich. Da muss ich mich jetzt echt mal ordnen. Ich finde den Film so geil. Ich liebe die Rocky Horror Picture Show. Verdammt nochmal. Und, aber egal. Was mich der Film gelehrt hat, Tim Curry ist ein Gott, was Schauspieler angeht. Boah, super. Allein und, wie der eine Augenbraue nur hochzieht. Das sagt so unendlich viel aus. Und das andere, wo ich dann sehr überrascht war, Susan Sarandon war mal richtig heiß. Boah, die war so, Alter. Ja, auf jeden Fall, Mann. Touch me. Aber ist gut, egal. Auf jeden Fall, also bei Michael Bay. Erster Film, Bad Boys. Richtiger Film. Ich mag einfach diesen mit der Brechstange coolen Stil nicht. Also ich habe überhaupt nichts gegen echte Filme, die können schnell sein, die können auch hirnlos sein, man kann auch gerne sein Hirn abschalten, aber Michael Bay, der verkauft einfach die Leute für dumm und das geht mir auf den Sack. Finde ich eben nicht. Das ist nämlich genau der Unterschied. Verdammt. Michael Bay verkauft sie nicht für dumm, sondern er würde jetzt dann machen, wenn er ein Poser wäre, wenn er tun würde, als ob er was anderes will, aber in Wahrheit versteckt sich darunter was ganz Banales. Aber das macht er ja gar nicht, sondern der geht einfach voll in die Fresse nach vorne und sagt, okay, bei mir gibt's nur perfekt definierte Menschen, gut aussehen, Zeitlupe, Explosion und tolle Sonnenhintergründe und viel Zeitlupe. Und das Fox. War's, ja. Immerhin. Also ich meine, jeder hat bestimmt einen Michael Bay-Film auf die eine oder andere Art, den er selbst dann dementsprechend immer noch toll findet. Bad Boys eben über Liebig. Das Land. Bad Boys fand ich großartig als Teenager. Fantastisch. Ich habe beide Teile auf DVD und die kann ich mir regelmäßig angucken. Ich liebe Bad Boys. Also den ersten, den fand ich auch, der hatte so einen gewissen Charme, mochte ich auch noch. Aber den zweiten, da kann man aber auch sehen. Menschenverachtende Scheiße. Das kann ich nicht verstehen, das höre ich immer wieder. Warum ist das denn menschenverachtende Scheiße? Ey, wenn die da nur um des coolen Bildes wegen, wenn die da über irgendwelche Leichen drüber brettern, ist mir scheißegal. Ist aber eine coole Szene. Ey, okay, darf ich da auf dieses Argument eingehen? Bitte. Und zwar, warum reden sich bei Bad Boys 2 regt sich jeder über diese Leichenszene auf. Ich möchte es mal kurz festhalten. In dem Film werden 300 Menschen umgebracht, die leben. Ja. Scheißegal. Das ist von Aber wenn man über die Toten fährt, die schon tot sind, dann regen sich alle auf. Das zeigt doch, das ist das gleiche Ding, wo die Leute immer sagen, nö, aber nicht der Hund. Also da hört der Spaß aber auf. Wenn der Hund umgebracht wird, dann ist der Film unmoralisch. Davor 6 Millionen Menschen Kehle aufgeritzt, Beine abgehackt, gequält, zu Tode. Aber sobald dem Hund was passiert, ist das faschistische Scheiße. Was ist das denn? Nee, dass da 300 Leute umgebracht werden, finde ich auch schon scheiße. Ohne Scheiße, da will ich mir eigentlich auch schon nicht angucken. Das macht aber in diesem bizarren Michael Bay, wir müssen eine Story erzählen und irgendwie zum Finale kommen Kontext, macht das irgendwie noch Sinn. Aber Leichen zu überfahren, einfach nur, weil man eine coole Szene hat, das ist absolut. Ja, aber ich finde es schlimmer, lebendige Menschen zu überfahren. Ja, natürlich ist es schlimmer, lebendige. Aber und ich meine, wie gesagt, da ist halt diese bizarre Logik dahinter, ja, irgendjemand muss ja im Actionfilm sterben. Also, es ist natürlich voll für den Arsch. Aber weißt du, wenn du eh schon tote Leute hast und die werden auch nochmal überfahren, weil es eine coole Szene ist. Nein, die fallen halt hinten aus dem Auto raus. Michael Bay, ich finde das super realistisch. Ja. Super realistisch. Aus dem Leben gegriffen. Ja. Ey, sorry, Schatz, ich konnte nicht ausweichen. Mir ist gerade auch aufgefallen, ich habe ihn nicht gesehen. Du hast Bad Boys 2 nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen, nein. Ich habe so gut wie alle anderen Michael Bay Filme gesehen, aber nicht Bad Boys 2. Bad Boys 1 war cool genug, aber da hatte ich glaube ich schon die Schnauze voll von Martin Lawrence, weil der ist mir so auf den Sack gegangen dass mich da selbst Will Smith nicht mehr reingezogen hat. Ich muss dazu sagen, dass ich auch tierisch auf diese Buddy und auf diese Black Comedy stehe. Also ich stehe auf diese ganzen Stand-Up-Comedians, ich stehe auf diese ganzen Buddy-Movies von Beverly Hills Cop angefangen bis hin zu Money Talks mit Chris Tucker und Rush Hour und so. Jetzt wird es schon schwer. Nee, ich guck einfach super gerne. Also ich mag diesen schwarzen Humor einfach. Ich finde es einfach irgendwie cool. Ich mag das auch. Ich weiß auch, dass er nicht besonders geistreich oft ist. Aber ich habe sogar hier, Eddie Murphy diese Fette spielt? Norbit. Fantastisch. Bei dem Film habe ich so gelacht, ich habe Tränen gelacht. Das gibt's doch nicht. Hast du ihn mal gesehen? Du hast ihn nicht gesehen. Nee, gib ich zu. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber ganz im Ernst, ich fass ja auch nicht auf die heiße Herdplatte, um zu wissen, dass es heiß ist. Ja, von wegen Norbit, kurzer Dank an... Ich werde mich verbrennen, das weiß ich. Kurzer Dank an Eddie Murphy für diesen Film, weil es ist der einzige Film, aus dem ich, glaube ich, so viele Minimatzen für die Sendung rausziehen konnte. Minimatzen sind diese kleinen Einspieler, die wir innerhalb der Beiträge kurz machen, wo du einfach mal einen Clip siehst und das Ding ist voll davon. Also es gibt diese Szene, wo Norbit, diese fette Frau, gespielt von Eddie Murphy, im Auto sitzt und sie ist halt so fett, dass sie sich ins Auto quetscht und es ist schon so, es hört sich so an wie mein Stuhl hier. Ja, sie quetscht sich so rein und jedes Mal versucht sie es anzuschneiden und ihr fetter Bauch drückt auf die Hupe. Dann dreht sich um. Es ist so übertrieben. Hupende Autos sind auch immer lustig. Ich finde, Norbit ist auch, also gegen den Film habe ich auch nichts, weil ich habe ihn auch nicht gesehen und vielleicht gucke ich mir irgendwann an, werde ihn auch bestimmt nicht sehr gut finden, aber dann ist auch wieder gut. Aber diese Buddy-Geschichte, ich mag sowas auch. Aber was mich auch nervt, die bedienen halt irgendwie echt immer nach Schema F so gewisse Klischees. Natürlich, also weißt du, so eine Szene, da sitzt der schwarze Cop neben dem weißen Cop und dann macht der schwarze Cop Hip-Hop an und der weiße Cop ist völlig entsetzt, als hätte er in seinem Leben doch nicht Hip-Hop gehört. Ein ganzes Genre der Musik, völlig unbekannt. Natürlich. Was ist das denn? Hey, das ist Hip-Hop, Motherfucker. Ja. Weißt du, dann drehen die beide ganz Füße am Radio, weil jeder seine Musik hören will und am Ende brechen sie den Knopf ab und hören gar nichts mehr. Oh. Ja. Weißt du, das sind so Sachen irgendwie, also irgendwann das unterscheidet so nach dem 20. dann die guten Buddy-Movies von den schlechten. Aber das stimmt, das beste Buddy-Cop-Movie aller Zeiten, da wird mir jeder hier beipflichten, schlappe Bullen beißen nicht. Ja, super, geil. Ja? Oder wie mein Vater damals auf die VHS-Kassette noch geschrieben hat, Bullen tanzen nicht. Er dachte, der Film hieße Bullen tanzen nicht, bis ich ihn irgendwann mal so als kleines Kind reingemacht habe und gesehen habe, es ist genau. Schlappe Bullen beißen nicht. Ich bin ja immer noch großer Verhörter von 48 Stunden. Ja. Ist natürlich auch cool, aber ist natürlich schon cool. Ja, also so Schlappe Bullen beißen nicht ist einfach ein großartiger Film mit Dan Aykroyd und Tom Hanks, als Tom Hanks noch lustig war. Und dünn. Wo sie einen Pagan-Kult ausheben von Gotteslästerern. Ja. Und großartig. War schon sehr, sehr gut. Jetzt weiß ich auch, welchen Film ihr meint, weil der heißt nämlich auf Englisch Dragnet. Dragnet. Genau. Ja. Mit diesem lustigen Pagan-Kult und den ganzen bunten Pillen. Ja. So gut. Damals der Zusammenhang, Pagan war der Untertitel von Ultima 8, deshalb hatte ich dort irgendwie mal einen Zusammenhang im Kopf. Tatsächlich. Warum auch immer. Sehr stranges Zeug. Aber es ist für hier ja, glaube ich, auch nicht zu vernerdet, oder? Was? Pepper pflichtet mir bei. Der Nerdometer schlägt gerade aus. Michael Bay, nach Bad Boys, auch ein Film, der mir damals sehr gut gefallen hat. The Rock, fand ich super damals. Nee. Muss ich auch zugeben, irgendwie, jetzt werden mich alle verlachen. Nee? Fand ich damals aber auch gut. Doch, hat mir Spaß gemacht. Ich bin damals enttäuscht gewesen und heute kann ich mir gar nicht mehr angucken. Sowohl Con Air, über den wir auch noch gleich sprechen werden, als auch The Rock. Ich halte gerade die Blu-ray von Con Air, die heute angekommen ist. Con Air noch besser finde, aber ich weiß, dass The Rock unheimlich viele Fans hat. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Ich finde die Action lame. Ich finde Sean Connery lame. In dieser Szene Sean Connery fand ich als in Highlander fand ich ihn cooler. Ich fand ihn als Vater von Indiana Jones cooler. James Bond sowieso. In The Rock null. Nicolas Cage, wenn ich den sehe, also, muss ich schon direkt einen Brechreiz. Also in den 90ern Nicolas Cage... egal, was aus ihm jetzt momentan geworden ist. Also The Wicker Man, wo er Frauen durch die Tür tritt. Das Original von The Wicker Man müsste ich mal gucken. Ja, habe ich gesehen. Super. Ja. Spitzenfilm, ey. Ja. Um mal eine kleine Tangente eben zu machen zu Nicolas Cage hin. Das war eben einer der Gründe, warum ich es mir damals gern angeguckt habe. Weil Nicolas Cage, sowas eben wie The Rock, damals Con Air, einer meiner Lieblingsfilme damals im Kino, den ich mir auf Blu-ray gekauft habe und der eben heute hier angekommen ist. Das war doch schon das K.O.-Argument. Ja. Also oder Face Off, verdammt nochmal. Face Off war cool. Ja. Halte ich für überbewertet. Ist überbewertet, war trotzdem cool. Ich habe ihn auch nicht auf DVD, was schon dafür spricht, dass er nicht so geil ist, dass er in meine Top 600 kommt. Das war der Anfang. Aber er ist auf jeden Fall schon cool, auch weil John Travolta und diese einfach die Thematik, dass der eine mal gut ist und mal böse, fand ich schon eine geile Idee. Aber so Nicolas Cage, um nur kurz deinen Gedanken noch zu Ende zu spinnen, muss man einfach mal sagen, Nicolas Cage ist immer dann gebucht worden, wenn Bruce Willis zu teuer war. Bruce Willis ist der fucking bessere Nicolas Cage. Nicolas Cage hat immer die gleiche Scheißfresse, in die ich gerne reinprügeln möchte. Ernsthaft? dieser ungezwungene Hass hier einfach. Das ist Geschmackssache, aber von wegen irgendwie immer dieselbe dumme Fresse, derselbe Gesichtsausdruck. Tom Hanks kriegt mit sowas 2 Oscars. Was hast du gegen Tom Hanks? Bitte. Also egal, machen wir keinen, das Fass machen wir nicht auf, aber den finde ich auch, ich weiß nicht, warum der immer und immer wieder, der kann ums Verrecken nicht spielen, der spielt immer gleich, der guckt gleich, der redet gleich, der macht nichts, der ist halt Tom Hanks und kriegt dafür einen Oscar, naja gut, ist egal, auf jeden ist Fall, egal. The Rock fand ich auch, also der ist schon echt blöd, muss man echt mal sagen, eigentlich ist natürlich, das ein guter ja. Film, aber fuck the Prom Queen. Auch da übrigens gibt es die Szene von unten gefilmt, Zeitlupe, wenn die Flugzeuge kommen und er diese Kristalle oder er diese Rauchschwade macht am Ende und winkt exakt gleiche Kameraperspektive. Das ist das Trademark von Michael Bay. Aber ich mochte immer Ed Harris als General Ed Harris, Hubble, Ed Harris war auch super. Auf Ed Harris Truman stehe ich Show. Extrem, der ist super, der Typ. Truman Show auch einer besten Filme, die gemacht wurden. Auf jeden Großartig. Fall. Und ich fand auch in The Rock, gerade weil er jetzt nicht so ein klassischer, völlig durchgedrehter Psychopath-Bösewicht war, eigentlich will er ja niemanden töten und deswegen kommt er auch am Ende in die Bredouille, ob er es jetzt durchziehen muss. Ich muss euch nicht. Leider alle in die Luft, ja. Aber gut, gut. Ja, scheiße. Aber The Rock, du hast ja gerade Bruce Willis angesprochen. Bruce Willis war rein zufälligerweise auch der Hauptdarsteller von Michael Bays nächstem großen Film. Das Sommerspektakel genannt Armageddon. In meiner Hate-Liste auf jeden Fall in den Top 10. Ganz weit vorne. Ich hasse Armageddon. Hast du auch in deiner Sammlung bestimmt, oder? Und pass auf, nee, hab ich nicht. Und das Schlimme ist, ich weiß, dass zum Beispiel Simon Kretschmer großer Armageddon-Fan ist. Und ich streite mich immer darüber mit ihm. Ich kann es nicht nachvollziehen. Dieser Film verkörpert für mich alles Böse, was man im Kino machen kann. Armageddon ist so unfassbar schlecht und ich kann es beweisen und es gipfelt am Ende in dem Moment, wo Bruce Willis anfängt zu heulen. Ich wäre am liebsten ausgerastet. Da steht John McClane, ja? John McClane, der eine Armee an deutschen Terroristen im Nakatomi Plaza barfuß zerlegt hat. Schweinebacke. Und jetzt einen Komet in die Luft jagt, nachdem er ein Loch gebohrt hat und fängt an zu heulen. Hallo Michael Bay, was ist hier los? Aber er sieht doch seine Tochter nicht wieder und Aerosmith haben so schön gespielt. Also wenn ich Liv Tyler zum letzten Mal in meinem Leben sehen, müssten wir die auch weinen. Nee. Nee, also weil natürlich kompletter Dreck. Ich sag, also irgendwie einfach nur mal Team America angucken. Das ist irgendwie die beste Kritik an jedem Michael Bay-Film, der je gedreht wurde. Also, da hast du aber eine Wissenslücke jetzt, ja? Das ist dein Maul, das glaube ich jetzt nicht. Ich habe Team America noch nie gesehen. Ernsthaft? Aber den South Park-Film immerhin. Guck dir den an. Das ist der, Alter. Dann leih ich den heute noch aus der Videothek. Ey, mir ist fast der Arsch geplatzt vor Lachen. Allein die Lieder. America, fuck yeah. Ey, ohne Scheiß, Eddie, sofort heute Abend angucken. Ich gehe heute direkt in die Videothek. Ich habe eine bei mir um die Ecke. Da wirklich? Bin ich auch Mitglied. Ja. Ich schwör's dir in die Hand, du wirst, Alter. Sehr schön. Hau einfach auf den Counter und sag dann America, fuck yeah. Und dann kriegst du es her. Wirklich, da ist alles gesagt über jeden Michael Bay Film, der je gedreht wurde und auch noch gedreht wird. In diesem einen Film. Ist Armageddon, große Story. Na? Da kommt der Meteor, knallt auf die Erde, machen wir ihn kaputt. Eine Sache muss ich an Armageddon lassen. und zwar, dass zumindest bei mir und auch durchaus im Bekannten- und Freundeskreis dazu geführt, dass man sich Gedanken drüber gemacht hat, ob es funktionieren würde. Und es scheint ja wohl auch, was ich so, mein Kenntnisstand, was Meteoritenabwehr angeht, ist jetzt nicht übermäßig gut. Aber ich glaube, dass das tatsächlich eine Methode wäre, die man machen könnte, wenn mal ein globaler Killer, Zitat Ende, auf die Erde zukommt. Also damals die Diskussion, die Filme wurden ja quasi gemacht, es war ja nicht nur ein Film Armageddon, sondern da gab es ja, den hast du auch vorhin angesprochen, kurz Deep Impact zeitgleich, waren beides Filme, bei denen es darum ging, dass ein Meteor ankommt und die Erde zerstören wird und wie die Leute damit umgehen. Und Armageddon war natürlich, wir fliegen hin und lassen alle sprengen. Und bei Deep Impact, wir hauen ab. Wir hauen ab. Ne? In der Form. Und die buddeln uns ganz tief ein. In den 70ern gab es das Thema ja schon mal. Ich glaube, da gab es einen Film mit Sean Connery damals sogar. Ja, Meteor, ne? Wo das schon mal aufgehört wurde. Und die Kinofilme wurden in den 90ern dann gemacht, weil es kurz war. Es war, glaube ich, dieser der eine Komet, Shoemaker-Levy, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber der ist auf den Jupiter geknallt, wenn ich mich zurecht erinnere. Und da gab es die Diskussion, wie würden wir das machen, wenn der nicht auf den Jupiter knallen würde, sondern bei uns auf die Erde. Und da ist dann natürlich dann diese Gedankenspiele entstanden. Wie wird es funktionieren? Wie könnte es gehen? Und da hat uns Michael Bay natürlich gezeigt, schicken wir unsere Hollywood A- und B-Riege an Schauspielern hoch, ja, lassen davon alle an strategisch wichtigen Punkten abkratzen, mit Flashbacks oder mit Umschnitten zurück auf die Familie, die unten dann im Kontrollzentrum sitzt und weint. Man muss ja auch mal erwähnen, dass Ben Affleck auf einer Bohrinsel arbeitet. Ja! Und wer könnte denn besser auf einem Kometen oder auf einem Meteoriten bohren als Ben Affleck, weil der bohrt ja auch im echten Leben auf der Bohrinsel. Eben, alles Leute von der Bohrinsel. Ohnehin, dann kriegen die nochmal einen ganz kurzen Astronauten-Crashkurs. Es ist ja viel leichter, einen Bohrinsel-Mitarbeiter zum Astronauten auszubilden, als einem Astronauten das Bohren beizubringen. Eben, hier das ist ein Bohrer. Das sind die verdammt nochmal besten Bohrer, die wir haben. Die besten, die es gibt. Keiner bohrt Löcher wie Sie. Sag mal, könnte das B-Team vielleicht, wenn man die Leute von der Bohrinsel ausgefallen wären, wären das vielleicht Zahnärzte gewesen? Ja. Das hätte ja auch was gebracht. Mama, er hat gar nicht gebohrt. Ja. Das wäre die Tagline dann drunter. Armageddon. Mama, er hat nicht gebohrt. Oh doch, sie haben gebohrt. Amalgam hieß der Film. Amalgageddon. Ja. Oh Gott. Nach Armageddon hat er natürlich weitergemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, wir wollen jetzt nicht auch wirklich alles im Detail einzeln besprechen. Armageddon war eben ein sehr fruchtbares Thema. Pearl Harbor hat er danach gemacht, 2001. Schon wieder Team America. Eddie, ich kann diese Referenz jetzt nicht mehr. Pearl Harbor, muss man ja sagen, gilt eigentlich nicht, weil es ist gleich wie Armageddon, nur ohne Meteor. Genau. Und also sogar und Ben Affleck wieder mit Ben Affleck. Und mit 3,5 Stunden Laufzeit ungefähr, von dem man ordentlich was hätte einsparen können. Also wurde ja vor allen Dingen auch angepriesen so als eine Art Titanic. Und ich finde schon Titanic scheiße. Aber Pearl Harbor ist ja wirklich also eine Frechheit. Muss man sagen, gut, die einzige Szene, die ich wieder mal in dem Film mag, ist, wo alles zerstört wird. Das gucke ich mir gerne an, ja. Ja, aber das ist auch der einzige Grund. Ja, aber dafür 3,5 Stunden durch diese seichte Love-Story zu sitzen, das ist wirklich Psychoterror. Nee, das schlimmste Erlebnis, das da mithalten kann, was ich hatte, war einmal in der Sneak Preview mit der Pferdeflüsterer. Boah. Wo ich halt wirklich Scarlett Johansson, ne? Ohne Bein, aber egal. Tatsächlich noch sehr junge Scarlett Johansson, wo ich halt wirklich fast durchgedreht wäre, ja. Also das ist der einzige Film, an den ich mich erinnern kann, wo ich ähnlich gewartet habe, dass es endlich vorbei ist. Ich habe in der Sneak the Wedding Planner gesehen mit Jennifer Lopez. Ach du Scheiße, aber gut, der geht Alter Schwede. Okay, und nochmal, seid ihr eigentlich. Wie auf einer heißen Herdplatte zu sehen. Seid ihr eigentlich irgendwann mal aus dem Kino rausgegangen, wirklich? Ja, bei Tank Girl. Bei Tank Girl. Ey, Naomi Watts? Petty, glaube ich, ne? Ja, und Naomi Watts spielt mit. Echt? Eine der offiziell so heißesten Frauen der ganzen Welt. Zurück zum Thema. War einmal. Ja. Ging gar nicht. In der Tat noch nie aus dem Kino rausgegangen. Warst kurz davor, aber bestimmt. Ja, zum Beispiel in der Sneak, als Fast and the Furious kam. Da dachte ich wirklich, Leute, wollt ihr mich verarschen? Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Und sehr gut, in meiner sympathischen Heimatstadt Münster wurde ganz neu so ein riesiges Kinokomplex, Ding Cinemax, eingeweiht. Und die erste Sneak in dem neuen riesen Titan-Kino, jeder hat sich drauf gefreut und dachte, jetzt kommt der absolute Kracher heute Abend. Und dann lief Billy Elliot, I Will Dance. Der kleine Junge, der unbedingt Balletttänzer werden will. Ja, sehr gut sein. Ja. Ich dachte, ey Leute, habt ihr alle Nagel im Helm? Kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Sitzen 5000 Leute, freuen sich auf einen geilen Film, kommt Billy Elliot. Ich bin auch noch nicht aus dem Kino rausgegangen. Kein Blockbuster. Ich bin auch noch nicht bisher rausgegangen, einfach aus der Tatsache, du hast für das Ding bezahlt. Irgendwie fühlst du dich ja schon verpflichtet. Also meistens greift ja dann meistens, wenn der Film so schlecht ist, greift ja auch oft Plan B, dass man einfach reinruft und das Mystery Science Theater Prinzip raus. Ja, das ist tatsächlich in Frankfurt, wo ich immer in der Sneak war das dann irgendwie gang und gäbe. Ich weiß nicht, wir waren in Strange Days, da habe ich einmal den besten, der ja ganz cool ist, aber da hatte ich einmal einen coolen Spruch, da hat das ganze Kino gelacht. Das war so der Moment, wo ich gedacht habe, hey, alles klar, das will ich beruflich machen. Wo dann irgendwie im Kino stören? Ja. Exakt. Und da gibt's diese eine Szene, wo er irgendwie dieses Netz auf hat und dann eine Sexszene mit, wie heißt sie hier, Juliette Lewis. Ja. Und der Film handelt ja irgendwie davon, dass man Erinnerung die gespeicherten Erinnerungen kann man sich anschauen. Die emotional nachempfinden kann, wenn man das im Jahr 96. Dieses Ding aufhat. Und dann gibt's halt diese Sexszene und dann hört's mittendrin auf und dann schreie ich halt scheiß Akku rein, genau in dieser Sexszene. Schon gut. Und das Kino fand's sehr lustig. Und ich bin wirklich aufgestanden und hab hier... Das sind die Momente, für die man als Kinostörer lebt. Stimmt. Ja. Eddie winkt gerade ganz Präsident selbstzufrieden. Ja. Ich werde hier wahrscheinlich gleich gehasst werden, aber einen Film gab es, wo ich wirklich fast rausgegangen wäre. Das war ein Helge Schneider-Film. Boah, Alter. Das war, nicht Texas, wo Inspektor 00 Schneider? Oder? 00 Schneider. Ja. Ich bin reingegangen. Also ich war kurz drauf Moment, und dran. Aber wusstest du, was kommen würde? Oder war das ein Sneak? Ich kannte Helge Schneider eben nicht von dem Film her. Ich hatte Texas nicht gesehen. Oh. Na? Also völlig unbeleckt. Also, aber du hast ja hier Katzenklo und alles. Ne? Das ist bestimmt ein lustiger Kerl. Lass doch mal ins Kino gehen. Und da kam dieser Müll auf der Leinwand. Dumme Scheiße. Ja gut, also da gibt es ja auch keine zwei Meinungen. Also beziehungsweise es gibt nur genau zwei Meinungen bei Helge Schneider. Entweder du liebst es und du hast den Spaß deines Lebens oder du gehst fünf Minuten raus. Das ist eben das Problem hier. Es ist dann die zwei Meinungen, entweder meine oder der Rest der Redaktion. Na, und also hier ich bin auch großer Helge Schneider-Fan, deshalb bist du tatsächlich auf verlorenem Posten hier. Ja. Aber gut, zurück zu Michael Bay, bevor ich hier falsch, weiter abgehatet werde. Ein Film, den ich persönlich wirklich ganz nett finde, aber wo ich es auch verstehen kann, dass viele Leute nicht gefällt, The Island, die Insel von Michael Bay. Geil, wegen Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Sehe ich gern, von oben, von unten, von vorne, von hinten. Also der Film an sich. Ich hab den Film, das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen oder so, da lief der, glaube ich, im Fernsehen, da habe ich den geguckt. Hat mich davor auch nie interessiert, weil katastrophale Kritiken, Ewan McGregor, aber jetzt auch nicht in so einer Rolle Trainspotting fett, ja, aber ansonsten haut es mich jetzt nicht so vom Hocker, aber Scarlett Johansson in so einem engen Körper, weißen Dress die ganze Zeit am Rennen. Und auch die Geschichte. Die beste Szene von Scarlett Johansson ist ja der Anfang von Lost in Translation. Lost in Translation, wo sie einfach nur auf dem Bett liegt, man ihren Arsch anguckt. Ihren Arsch. Für 5 Minuten. Man kann es auch nicht schöner formulieren, man sieht einfach ihren geilen Arsch auf dem Bett liegen. Moment, ist das mal ein Einstieg in den Moment, Film oder Moment, was? Das geht danach weiter? Ich weiß es gar nicht. Normalerweise ich spule dann immer zurück. Wenn du Ausdauer hast, geht das auch weiter. Ja, das kommt drauf an. Ich habe hier 2 Hände. Aber die Insel... Und schon wieder betreten. Alter, hier. Gerade ist die Luft komplett aus dem Raum gesaugt worden. Die Insel hat so ja fast schon High Concept hier für Michael Bay, nicht nur bum bum, wir machen alles tot, das sondern stimmt. Irgendwelche Klone von Leuten, die als Organfabrik missbraucht werden, ist soweit ich auch gesehen habe, der wurde auch verklagt deswegen, weil er ist geklaut, die Story von einem alten Trashfilm aus den 70ern. Aber ist das nicht von dem gleichen Typen? Ich dachte, der die Story auch zu Minority Report und so gemacht hat. Nein, Minority Report ist ja hier immer noch Philip K. Dick, oder? Minority Report im Grunde. Ja. Oh, jetzt hast du mich. Kann sein. Das ist doch der gleiche Typ, der auch iRobot. Aber es kann sein, dass die Screenwriter, die das dann zusammengebaut haben, aber die Geschichte ist 1:1 geklaut, das kenne ich als alter Mystery Science Theater Fan. Ist eine Serie, wo sich in Amerika Leute über Filme lustig machen, als ob die im Kino sitzen und dann gucken. Ist ein Kerl mit 2 Robotern, der dann, du siehst ja Silhouetten und die schreien einfach lustige Sachen zu schlechten Filmen rein. Und die haben sich dort diesen Film angeguckt, der hieß Parts, The Clonus Horror. Clonus, C-L-O-N-U-S. Und die Geschichte ist fast 1:1 genau die aus The Island. Also wirklich Leute, die dann aufgezogen werden, die sind dann auf einer Insel und werden als Organfabriken dann aufgezogen und dann sagen die denen, ja, wenn ihr alt genug seid, ihr werdet nach Amerika geschickt. Und Amerika ist dann einfach dort, wo die auseinandergenommen. Und der wurde deswegen verklagt und der musste auch ordentlich dann Geld latzen. Oder jedenfalls die Produktionsfirma. Naja, er hat's ja. Er hat's ja. Hat er genug. Am Battlestock geht er noch nicht. Ja. Nee, also The Island wegen der schlechten Kritiken eben, also die, natürlich hat jeder Michael Bay Film seine schlechten Kritiken, aber der ist in Amerika fast schon gefloppt, kann man sagen. Der hat nicht wirklich viel eingespielt, dafür im Rest der Welt, weil im Rest der Welt zieht sowas ähnlich wie Troja zum Beispiel von Wolfgang Petersen. Das hat in Amerika auch nicht gezogen, im Rest der Welt ohne Ende. Oder Alexander von Oliver Stone, um da in dem Thema zu bleiben. Der ist auch echt. Michael Bay wollte sie wieder rehabilitieren, hatte sich für sein nächstes Projekt ausgesucht, einen großen Franchise als die liebste Kinderserie aller Amerikaner damals, wohl nach G.I. Joe, die Transformers. Und hat sich dann da drauf gestürzt. Und wie viele vielleicht mitbekommen haben, die in den letzten Wochen mal aus dem Haus gegangen sind oder sowas, ist schon jetzt der zweite Teil im Kino und es war schon recht erfolgreich, oder? Ich habe immer noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber was wirklich daran liegt, dass ich keinen gefunden habe, der Bock hat, mit mir reinzugehen. Also erstaunlich. Ich würde 2,5 Stunden. Ne? Ich würde auf jeden Fall reingehen, allein schon wegen meiner kleinen Goldmaus Megan Fox. Megan. Aber davon abgesehen, Transformers 1. Dann freust du dich bestimmt auf die Szene mit dem kleinen Roboter. Ja. Freu dich einfach auf, Freddy. Transformers 1 habe ich mich tierisch drauf gefreut. War ich auch derbe gehypt davor, weil ich einfach wie immer Bock hab, dass Sachen kaputt gehen, explodieren und Roboter in riesengroß sich transformieren und da gehe ich einfach drauf ab. War dann ja Erwartungshaltung, sag ich mal, effektemäßig voll erfüllt und so. Was mir nicht gefallen hat, was auch schon oft angesprochen wurde, waren, dass die Action-Szenen so schnell geschnitten und wirge waren. Ich weiß nicht, was das für ein Trend in Hollywood ist, dass Action-Sequenzen so geschnitten werden. Herr der Ringe hat es angefangen. Da ging's, fand ich noch, aber so das Bourne-Syndrom eben. Ja, Bourne, wobei Paul Greengrass Cuts irgendwie noch drauf im Gegensatz zu anderen Leuten. Das stimmt, aber bei Paul Greengrass geht's noch. Da kann ich es trotzdem noch nachvollziehen. Also, andere versuchen es zu kopieren und du schneidest. Genau. Das ist die Nachvollziehbarkeit bei solchen Geschichten. Ja. Ne? Also ich möchte natürlich, okay, ich verstehe schon, dass sich die Actionfilme in der Form so weiterentwickelt haben, dass natürlich viele Leute aus den Musikvideos und speziell, also ich glaube, wenn wir uns von MTV darüber beschweren würden, dass uns die Sachen zu schnell geschnitten sind, dann beißen wir uns wahrscheinlich ins eigene Fleisch hier. Ja? Wenn man sich die Sendung vor allem auch mal anguckt. Und das ist einfach so eine schnelle Schnitte und Wackelkamera finde ich ganz cool an sich. Ne, das ist ein Stilmittel eben, was ich durchziehen kann. Aber wenn du dann nicht mitbekommst, was dort passiert, mir häufig passiert bei Quantum of Solace vor einiger Zeit, weil eigentlich sind die Action-Szenen dort ganz cool, alleine weil Daniel Craig einfach so richtig gut reinhauen kann. Aber du bekommst ja einfach nichts mit vor schnellen Schnitten und wirren Schwenks und so weiter. Verstehst nicht, was da passiert ist. Das ist dieser ewige Druck, wenn einer mal mit einem neuen Stilmittel angefangen hat, was extrem gut ankommt, was auch wirklich Sinn macht und passend ist, dann macht das natürlich der nächste Regisseur und der dritte und der vierte und die müssen sich alle gegenseitig überbieten, weil sonst die Fans schreien, das ist ja lahm, das habe ich schon viel cooler gesehen. Und das resultiert dann im schlechtesten Fall in so einem unübersichtlichen, epileptischen Schnittgewitter wie bei Transformers, wo du echt überhaupt nichts mehr kennst. Also Transformers ist echt so ein Ding. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Transformers-Fan, deswegen werden da jetzt auch keine Fanträume von mir. Nee, auch wirklich nicht. Ich gehe da eigentlich relativ emotionslos ran, muss ich sagen. Also mein Gott, wenn er gut ist, ist gut und wenn schlecht ist, ist schlecht. Ich hab die aber also gerade beim ersten, der fing auch, ich fand den so die erste halbe, dreiviertel Stunde von Transformers 1 zum Beispiel, fand ich auch schon sehr sympathisch. Das war irgendwie alles, hatte so ein gewisses Augenzwinkern, dachte ich, nimmt sich jetzt auch nicht übermäßig ernst. Aber das liegt zum einen erstens aber dann ging es ganz rapide an Shia LaBeouf, den ich durchaus Shia LaBeouf, den ich wirklich gut finde. Ich finde den gut, ich oute mich jetzt hier, ich weiß nicht, warum er überall gehasst wird. Ich finde, dass das ein durchaus sehr sympathischer Jung-Hollywood-Star ist, der längst nicht so dieses klassische Schönling, ich bin unheimlich attraktiv, deshalb habe ich diese Rolle, sondern auch mit so einer gewissen Selbstironie sich zum Markenzeichen gemacht hat. Also ich finde ihn auch nicht schlecht. Das ist so, du merkst, er wird so erzogen, dass er vielleicht so der nächste, vielleicht Tom Hanks oder sowas in der Richtung sein muss, der nicht eben der klassische Leading Man ist, ne? Aber vielleicht auch mal ein bisschen komödiantisch sein kann, wenn es nötig wird, der wirklich variabel spielt und den du vielleicht auch den Action-Typen abnimmst. Ja. Ne? Also deshalb, ich fand ihn auch ganz gut in der Rolle. Das ist, also, ja, Transformers, das ist eine ewige Diskussion, die wahrscheinlich echt zu nichts, zu absolut nichts führt. Aber ich finde, Transformers ist das beste Beispiel vom Film, was ich vorhin meinte, der den Zuschauer einfach für dumm verkauft. Also da gibt's eine wirklich überflüssige Szene nach der anderen, die so auf den kleinsten gemeinsamen Coolness-Nenner abfährt. So, weißt du, irgendwie so hip-hoppende, Rap-sprechende Roboter. Und dann in einer anderen Szene, dann pissen sie. Ha, es ist jetzt echt? Ist ein Superkracher. Und der dicke Mega-Transformer am Ende hat irgendwie auch noch zwei Metallklöten, weil es geiler Gag ist. Ein Transformer mit Eiern. Haha, Michael Bay-Film. Haben die nicht Das ist alles, ey, nee. Also, Hirn abschalten gerne, aber ich lass mich nicht gern von Film verarschen. Ich mag das auch. Ja, ich finde halt, bei mir ist immer so die Prämisse, dass ein Film muss in sich stimmig sein, in seinem eigenen Universum glaubwürdig sein. Deshalb, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, das ist ja total unlogisch oder so. Unlogisch ist es nur, wenn es im eigenen Universum unlogisch ist, weil sonst kannst du auch sagen, das ist ja voll unrealistisch, dass es einen Zauberer gibt, der Gandalf heißt und klar, ich habe auch einen Herr Ringe. Aber solange das in dem Universum erklärt wird, kann ich damit leben. Und deshalb finde ich, also ich habe jetzt den zweiten Teil von Transformers noch nicht gesehen, aber so Klöten geht gar nicht, weil warum sollte Transformers die haben? Also einer von den Macs. Das macht keinen Sinn einfach, weißt du? Wär das jetzt per Anhalter durch die Galaxis, wäre es lustig. Bei Transformers ist es fehl am Platz. Das kann lustig sein, oder wenn so ein kleiner Transformer irgendwie an Megan Foxes Bein hochkrabbelt und sie rammelt, Entschuldigung, dann ist das, ey, also mit 14 lache ich über sowas echt noch. Wobei, vielleicht. Roboter sind auch nur Menschen. In dem Film stimmt das sogar. Und allein das ist schon irgendwie, verdammt nochmal, das sind Transformer. Das sind nicht die Bad Boys. Ja. Die können coole Sprüche reißen und so ein bisschen irgendwie auf Slang machen und cool, aber verdammt nochmal, Transformer sind Transformer. Dann warte mal ab, bis Michael Bay beim Transformers 3 dann den Will Smith-Roboter dann dort mit dazu packt. Ja. Der dann. Und ich meine, also was mich auch wirklich stört, einfach dieser verdammte Film Transformers 2, nicht nur er und auch nicht nur Michael Bay macht das, aber die kosten halt Unsummen. Millionen von US-Dollar gehen in die Produktion. 200 Millionen Dollar hat Transformers 2 gekostet, da muss man sich mal kurz... 195, glaube ich. Aber und das muss man sich 200 mal, Millionen Dollar ist schon, oder... 200 Millionen? Euro? Nee, Dollar. Nee, ich glaube, es war 195 Millionen, also knapp 200. Aber, bitte. Genau, und das ist mein Punkt. Und dafür, also ich meine, keiner von uns, glaube ich, hat eine Vorstellung, wie viel Geld das tatsächlich ist und was man davon vielleicht intelligenteres hätte machen können. Aber wenn irgendjemand Bad Boys schon... Bad Boys 3 zum Beispiel. Für unseren kleinen Eddie. Ist übrigens, Bad Boys 3. Nee, aber ich meine, wenn irgendjemand schon 200 Millionen Dollar in die Hand gedrückt bekommt und dann einen Film dreht, ey, verdammt nochmal, dann muss es auch wirklich ein guter Film sein. Aber von den 200 Millionen Dollar gehen halt 180 Millionen in die Effekte. Ja, genau. Ja. Und selbst das kann ja irgendwie auch wieder seine Berechtigung haben, wenn das gute, sinnvolle und den Zuschauer nicht verblödende oder müden Effekte sind. Aber also da, weißt du, da geht halt die letzten 30 Minuten, da kracht's irgendwie nur noch. Also du schaltest auch irgendwann ab, du kannst auch nicht mehr. Du lehnst dich einfach nur zurück und lässt dich so berieseln und irgendwann ist der Film aus. Ah, okay, das war jetzt die große Schlacht. Boah, endlich raus. Also, und dafür 200 Millionen, aber nö. So, kauf ich mir lieber ein Eis. 200 Millionen wären mir dafür auch persönlich zu viel, aber natürlich 200 Millionen ist auch exakt das Startwochenende, was Transformers in den USA gehabt hat, Transformers 2. Also die haben ihre Kosten im ersten Wochenende eingespielt. Und ich glaube, der erste Transformers-Film als Film-Zahlen-Nerd, habe ich das meiste dann relativ im Kopf, hat auch irgendwas um die 700, 800 Millionen Dollar weltweit eingespielt, bevor die DVD- und Blu-ray-Geschichten rausgekommen sind. Aber da haben sich die selbst 100, selbst 200, selbst 300 Millionen Dollar hätten sich da gleich amortisiert. Ja. Und das ist alles ist dann freies Geld, was Michael Bay dann für neue Projekte also ausgeben kann. Betriebswirtschaftlich ist das ja auch nicht dumm. Der produziert ja durchaus so gesehen eben klug. Und muss er sehen, also dafür, dass Michael Bay eben mit so einem Film so viel Geld für das Studio dann rausbringt, die machen davon dann eben vielleicht die Filme, die auch weniger Budget haben, ne, wo man ein Risiko dagegen hat, weil sie einfach das Geld dann dafür haben. Und da könnte man, glaube ich, Michael Bay auch, wenn man seine Filme nicht mag, einfach dafür dankbar sein, dass er sowas mitfinanziert. Eigentlich macht er diese Filme nur, damit Tarantino andere bei Miramax irgendwelche Independent-Metzelorgien abliefern darf. Miramax gibt es gar nicht mehr, oder? Nee, bei Weinstein Company. Smart Ass. Keiner mag Klugscheißer. Fiel mir gerade so ein. Also beim Thema Transformers, natürlich, Transformers wurde ist ein Trend, der sich auch schon seit Jahren dorthin zieht, dass viele Kinofilme sich einfach mal auf Serien stützen, wo du eben als Produzent dir wahrscheinlich denkst, das haben sich irgendwelche Leute im Fernsehen mal angeguckt oder auch nicht, aber der Name ist bekannt, also lass mal einen Film drumher drehen. Transformers hat sich angeboten als Action-Kinderserie, da kannst du eben viel Bum-Bum draus machen. Demnächst kommt ein weiterer Film in die Kinos von einem anderen großen Sommerfilmregisseur und der heißt sogar Sommer im Namen, Steven Sommers. Der macht nämlich G.I. Joe. Bringt er ins Kino. Steven Sommers muss man vielleicht sagen, wer ihn nicht kennt, der Regisseur von Die Mumie. Der Regisseur von Die Mumie. Und Achtung, Trommelwirbel, Van Helsing. Van Helsing. Genau das ist der Grund, warum ich ihn auch nochmal ansprechen wollte. Die Mumie, glaube ich, kann man sich darauf festlegen, die waren ja ganz okay. Nein. Oder? Ne? War es nicht? Schrecklich. Mumie fand ich ihr verdammten Brandon Fraser Fanboys. Ich mag ihn auch. Das ändert nichts daran, dass die Filme von der Hölle kommen. Das ist echt witzig. Ich sehe mich in einer Position, die mich selbst überrascht hat. Ich muss jetzt mal die Mumie verteidigen. Ich mag die Filme. Das ist für mich so, das ist der Inbegriff eines schönen, netten Blockbusters. Nee. Der nimmt sich nicht ernst. Der hat eine Geschichte, der man folgen kann, wenn man sich darauf einlässt. Das ist ein einziges großes Popcorn-Märchen. Das ist natürlich Quatsch. So, die Mumie kommt wieder um Brent Fraser. Ich finde den ersten auch noch sehr sympathisch. Aber ich finde den Charmant, der ist spannend. Der ist, obwohl, man muss aber einschränken, die Mumie 3, letztens hier Grabmal des Drachenkaisers, der war wieder scheiße. Der war echt richtig schlecht. Also ich fand auch schon den ersten lasse ich euch, den will ich euch nicht nehmen, weil auch Brandon Fraser einfach super sympathisch, ich mag den sehr, aber erstens mal effektemäßig katastrophal und zweitens storymäßig wirklich schlecht, einfach eine lame Version von Indiana Jones. Und die Nachfolger inklusive den The Rock Spin-Off Scorpion King. Den hat er nicht mehr gedreht, glaube ich. Aber was war der Punkt, wo ich jetzt nochmal darauf hinaus wollte? Van Helsing, genauso. Van Helsing, ja. Der ist wirklich Van scheiße. Helsing. Ich glaube, da sind wir uns auch echt alle einig. Das Dreck der Hölle. Das war vor allem auch Van Helsing eine Geschichte. Also unabhängig jetzt so die Mumie natürlich. Ich glaube, da pflichtet der Wolf wahrscheinlich auch bei. Der erste Film, ich finde den auch persönlich gut. Aber zweiter, dritter, das geht eben progressiv runter, was Effekte, was Inhalt und so weiter angeht. Fand ich immer so ein bisschen runtergehen. Und auch wenn Steven Sommers den gemacht hat, Van Helsing war ein Film, auf den ich mich tierisch gefreut habe, wo er einerseits als alter eben Horrorfilm, sonst was Fan, vor allem wenn du dann die ganzen coolen Monster von damals mit Dracula und Frankensteins Monster, Mr. Hyde und Dr. Jekyll und so weiter. Und dann kommt der Schauspieler, der quasi sich in den letzten Jahren als der super-duper Action-Schauspieler etabliert hat, Hugh Jackman, Wolverine, kommt an und der spielt Van Helsing und tritt gegen alle Monster aus der Kindheit mit einem riesigen Budget. Hugh Jackman ist auch ein Arschloch. Ja, Alter. Echt? Voll. Aber ich meine, ey, schon bei Hugh Jackman ist super. Wo denn? Der ist so gut. Wo? Bei Van Helsing, was da schon genervt hat, ist, dass er quasi Dreck. Seine X-Men Dreck. Was? Also. Echt? Bis auf den ersten. Nee, bis auf den dritten sind die gut. Ja, eben. Ich fand sogar den zweiten X-Men fand ich besser als den ersten. Ja. Der zweite, okay, der zweite ist auch noch okay, aber es ist eigentlich das gleiche wie der erste. Das ist doch keiner. Der dritte ist auch richtig mies. Wolverine, boah. Ja, okay, da brauchen wir nicht mehr sprechen. Was ist denn Hugh Jackman dann cool? Hugh Jackman ist ein guter Schauspieler. Ja, ja. Könnte ich jetzt auch nicht so unterschreiben. Und zumal das große Problem, was ich mit ihm bei Van Helsing hatte, ist wie so oft, dass er quasi einfach seine Wolverine-Tour abzieht, nur dass er bei Van Helsing keine Krallen hat, sondern einfach einen Schlapphut und so eine bolzenverschießende Armbrust. Aber trotzdem Hugh macht er halt... Jackman. Der stellt halt... Der ist so ein bisschen das Tom-Hanks-Phänomen. Der stellt einfach auf Autopilot und ist halt Hugh Jackman. Und nein, jeder ihr verwechselt cool. Was. Wolverine ist ein extrem geiler Charakter. Und ja, Hugh Jackman happens to look like him. Ja, da hat's Hugh gut, Jackman da hat's gut sieht zusammengefasst. Einfach ein bisschen, sieht einfach tatsächlich ein bisschen so aus. Aber er ist halt trotzdem ein Drecksschauspieler, der nichts kann und auch noch keinen richtig coolen Film abgeliefert hat. Also einen, der wirklich getragen wird von ihm als Schauspieler. Jetzt, Prestige halte ich für überbewertet. War das nicht der... Ach nee, was war der Film, wo er mit einer Blase durch den Weltraum geflogen ist? Ach, wie hieß er denn mal? dieses verschwurbelte Science-Fiction ist hier. Aronofsky. Darren Aronofsky. Verdammt, wie hieß denn dieser Film, ey? Na? The Fountain. Genau. Ja, richtig. Jack. Ja, Jackman. Also ich kann auch diese völlige Hysterie für Hugh Jackman auch nicht nachvollziehen. Ich halte den auch für. Ich finde den super sympathisch als Typen. Ja, sympathisch und er hat auch. Charisma, der hat Ausstrahlung, das heißt aber nicht, dass er ein guter Schauspieler ist. Der hat auch Kate und Leopold, hat er auch. Ja. Ja, Kate, also bitte, sind wir schon im Bereich von Kate und Leopold? Ja, wenn wir von wie tief sind wir von Van Helsing nochmal runtergesunken? Ja, Kate und Leopold, 2001. Ja. Hat er gespielt in Leopold. Ja. Wer hätte das? Ach, Überraschung. Kate. Aber um auf Van Helsing zurückzukommen, ich habe mich drauf gefreut, auch anscheinend als einziger hier, der Hugh Jackman mag. Dann kam... Ja, Van Helsing. Und das war schon sehr... Grauenhafter Film, fast so schlimm wie Underworld. Ja. Underworld war auch wieder ein Schlag ins Gesicht. Ja, und beide Filme mit Kate Beckinsale. Alles so Low Budget, also was heißt Low Budget, da merkst du nicht so Fließband-Blockbuster-Arbeit. Eben, genau, so uninspiriert, einfach immer so auf Nummer sicher setzen, nochmal eine coole Action-Szene und dann geht er halt nochmal zur Waffenkammer und lässt sich mit den coolsten Waffen ausrüsten und schwingt er sich nochmal am Seil über die ganze Szenerie und das ist alles so cool. Und es hat auch... Es ist, genau wie du gesagt hast, so vom Fließband, das ist so nach Schema F, was müssen wir abhaken, um einen coolen Action-Blockbuster vor allen Dingen, du kannst die gesamte Struktur des Films lässt sich schon, du weißt genau, wann der Höhepunkt kommt, dann kommt genau. Die dramatische Szene, dann muss er wieder, dann kommt der Showdown, es ist so, dann kommt hier ein cooler Spruch, dann kommt da die Frauenszene. Genau. Das ist alles nach der Schema F. Ist auch noch nicht das ist tot, null überraschend für... Das ist wirklich was für 12-Jährige, die noch nicht viel Filme gesehen haben. Aber für jemand, der sein ganzes Leben lang irgendwie fast jeden Actionfilm gesehen hat, ist es einfach nur zum Kotzen. Eben. Und genau, das ist so oft das Problem. Und ein weiteres Problem ist, dass ich sowohl Underworld wie auch Van Helsing wieder einfach zu ernst nehme. Ja, genau Solche Filme, da, also wenn du da wirklich mit so einer knallharten Verbissenheit rangehst und jetzt wirklich einen echt coolen Monster-Actionfilm drehen willst, mit Van Helsing in der Titelrolle, Hugh Jackman, dann wird es immer scheiße. Genau, was erwartest du denn? Das kann man doch nicht ernst nehmen und so sollte man es auch rüberbringen, nämlich nicht ernst. Genau, was vor allem bei Van Helsing sich eben wirklich durchzieht, du würdest eben denken, dass du die Filme, die dort als Vorbild genommen wurden, die hatten ja teilweise auch wirklich so ein kleines Augenzwinkern dann dabei. Ne? Es war ja nicht immer die super knallharten Horrorgeschichten mit dem Dracula oder mit dem Frankenstein. Wenn die zusammengekommen sind in einem Film, dann war es eben nicht bierernst meist. Ne? Und hier hattest du eben den großen Monster-Horror-Clash 2001 oder wann es rausgekommen ist. Und du hattest dann teilweise eben die Comedy, die dort drin war, wurde dort reduziert auf die Sidekicks von Van Helsing, irgend so den Glatzenmönch oder sowas. Ja, eben. Schlechte One-Liner. Es hatte den schlechtesten Dracula aller Zeiten. Also ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Ja, das war dieser, wer war es denn noch gleich? Ich weiß es mit Rocksbill. Ich weiß es nicht mehr, der war aber so der war so schrecklich. Einzig Gute, was ich dem Film dann anrechnen kann, ist, da hat, glaube ich, dann jeder auch mal gemerkt, wie gut Kate Beckinsale aussieht. Das habe ich vorher nämlich... Das war ja allgemein bekannt. War die nicht in Underworld? Nee, die war auch in Underworld. Das müsste ja auch einen Tacken danach gekommen sein. Ich fand damals, die sah komplett anders aus als damals bei Pearl Harbor. Da ist mir sie noch nicht so sehr aufgefallen. Nö, da war mehr so Bieder und... Genau, Bieder und... Also schon hübsche Szene gesetzt. Und dann kommt Van Helsing, Badabing. Ne? Ja. Ich finde, Van Helsing ist immer noch das perfekte Beispiel, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Man sollte ihn sich mal angucken. Man merkt nach 5 Minuten schon... dass mit diesem Film irgendwas nicht stimmt. Es gibt so Filme, die, da weiß man nach 5 Minuten, Alter, der ist richtig scheiße. Der wird auch nicht mehr besser. Man kann auch nicht ganz genau sagen, woran es liegt. Irgendwie der ist komisch geschnitten und die Dialoge sind irgendwie schlecht rübergebracht oder die Musik passt nicht. Der Einstieg ist lahm. Das ist so ein klassisches Beispiel, der von vorne bis hin, ich sag mal, Epic Fail. Hey, Epic Fail ist einfach Hugh Jackman. Ich sag's euch jetzt, Alter. Der Typ wird niemals einen geilen Actionfilm machen. Niemals. Nie. Gebe ich euch hier schwarz auf weiß, weil der Typ das Gegenteil von einem Badass ist. Der ist ein Lame-Ass. Das Gute ist, das Zitat können wir einspielen, wenn dein neuer Super-Duper-Blockbuster mit Hugh Jackman kommt. Wo Tarantino alle wird niemals einen Film drehen, wo Hugh Jackman eine Rolle spielt. Tarantino dreht ja auch. Hoffe ich auch. Ne? Ich will ja auch einen guten Film mit Hugh Jackman haben. Oh. Das ist aber jetzt sehr dünnes Ei. Aber nicht ohne Punkt, sag ich mal. Bevor wir uns jetzt weiter die Köpfe wegen Hugh Jackman und Stephen Sommers einschlagen, was ich gerne jetzt machen würde, wir haben ein bisschen eben über typische Regisseure und so weiter geredet. Ich würde jetzt gerne einfach mal Reihe umgehen und jeder von uns hat ja bestimmt seinen Lieblings-Sommer-Blockbuster oder einen von vielen, an dem er besonders gehangen hat, wo er die DVD extra sofort gekauft hat und so weiter und so fort. Ich bin mal vorhin rumgegangen und habe ein bisschen eingesammelt, was hier so beliebt ist in der Runde. Und ich bin ja mal gespannt. Habt ihr das gehört? Das war unsere ganz schreckliche Klingel. Die geht hier alle paar Minuten los. Die geht hier alle paar Minuten. Ist auch sehr merkwürdig, dass mitten ins Gesprächs- und Konferenzzimmer, wo wir die Dinger abhalten, die Klingel für draußen steht. Ja, als ob wir hier nichts Besseres zu tun hätten. Ich würd gerne anfangen. Eddie, du hast mir vorhin genannt, einer deiner Lieblings-Genre-Blockbuster. Star Wars Episode 3. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben, habe ich in Amerika, in L.A. gesehen, in einem IMAX-Kino, am Tag, als er rauskam, was für mich auch vielleicht deshalb das noch ein prägendes Erlebnis war, weil ich den halt mit den ganzen Ami-Fans gesehen habe, die wirklich dann, wie das Klischee so will, mit Kostüm und Plastiklaserschwert im Publikum saßen und dann kam halt die Rolling Credits und die Leute sind abgegangen, du hast eine Gänsehaut gekriegt, also da war natürlich auch viel Vorfreude, die dann da mitgespielt hat. Prinzipiell muss ich sagen, ich muss weiter ausholen. Episode 2, das Ende, war das Beste am gesamten Film, als diese Raumschiffe, die dann schon so ein bisschen wie Sternzerstörerform hatten, in die Luft gegangen sind. Das war für mich so ein Magic Moment von dem Film, wo ich Gänsehaut gekriegt habe und gedacht habe, okay, jetzt fängt der Film an cool zu werden und dann war er zu Ende. Und ich habe mich halt vor Episode 3 auch informiert und so. Und ich war mir eigentlich sicher, dass sie vieles besser machen werden, weil es die letzte Chance für George Lucas sein wird, dieses Franchise oder dieses neue Franchise mit den drei Teilen nicht komplett in den Arsch zu reiten, wie man so schön sagt. In den Sand zu setzen. Und ich finde, Eddie hat es schöner ausgedrückt. Ganz ehrlich, ich war sehr zufrieden. Ich fand allein schon die erste Szene von Episode 3 gigantisch. Und man muss einfach mal objektiv sehen, was der Film wirklich auch richtig macht und mal den ganzen Star Wars Fan-Hype weglassen. Die erste Szene, wo du Luke und Anakin fliegen siehst in diesen Dingern und dann geht die Kamera nach oben, quasi Vogelperspektive, und zeigt, dass unter denen ein Weltraumkrieg par excellence stattfindet und sie fliegen erst aus der vermeintlichen Idylle direkt runter in dieses Getümmel und die Kamera bleibt dran ohne Schnitt und geht direkt in die Action rein. Ey, ich saß einfach nur mit Kiefer unten, dann Darth Grievous, fand ich geil. Man merkt nicht eine Sekunde lang, dass das CGI ist, meiner Meinung nach. Das könnte auch eine Figur sein. Richtig geil integriert. Du merkst nicht, dass da gerade komplette computeranimierte Dinge mit echten Menschen interagieren, meiner Meinung nach. Dann das Ende war, wie ich es mir als Star Wars-Fan vorstelle, der Kampf. Okay, manche Sachen sahen ein bisschen blöd aus, wie sie über diesen Teilen dann über die Lava geflogen sind. Ja, aber trotzdem, ich fand geil, dass Anakin Skywalker die ganzen kleinen Jedi-Kinder gekillt hat. Das hätte ich niemals zugetraut. Das fand ich so krass. Ich war richtig geschockt. Ich konnte es nicht glauben. Ich fand auch Anakin glaubwürdiger als Arschloch in dem Film. Was mich wirklich gestört hat, war die Szene mit, sie hat den Willen zu leben verloren, die Szene, die sie Gott sei Dank bei Robo-Chicken auch verloren hat. Bei Robo-Chicken Star Wars Episoden haben sie das sehr schön verarscht. Wer es nicht kennt, sollte es unbedingt gucken. Oder wo dieser Medizin, wie heißt dieser Medizinroboter, der Runde aus dem ersten Teil, fliegt dann da rein und sagt so, quasi sinngemäß, wie sie hat ihr Lust zu leben verloren. Wir haben hier Equipment für 10 Milliarden Leute, wir haben hier den Death Star gebaut und so weiter und sie verliert einfach die Lust am Leben. Was soll das denn für eine Scheiße? Belebt sie wieder. Also regt sich voll drüber auf. Fand ich sehr lustig. Und dann die Szene, wo Darth Vader dann geschaffen wird, fand ich noch sehr geil, wo er dann die zum ersten Mal, du hörst dieses Atmen, das berühmte Darth Vader röcheln, und dann kommt er raus und dann sagt ihm der Imperator, sagt ihm Palpatine, dass halt hier Padme gestorben ist und er sie umgebracht hat, und dann macht er diese ganz theatralischen Move nach vorne. Nein! Wirklich wie in der größten TV-Spielfilm-Verarsch-Werbung, ja, wo Filmfan. Wir lieben Filme. Lass mich zurück, ja. Also wirklich dieses, dass er sich getraut hat, dieses Klischee so sich selbst ernst nehmend da einzubauen, da war ich ein Stück weit geschockt. Das sind die einzigen Kritikpunkte, die ich an dem Film habe. Ansonsten hätte ich mir gewünscht, dass die anderen neun Teile ähnlich Badass-mäßig, Episode 3-mäßig gewesen wären. Also ich mache mich jetzt endgültig angreifbar, aber ich habe in der Tat Episode 3 bis heute nicht gesehen, weil ich, ja, ist ja krass. Ich hab auch ein sehr gespanntes Verhältnis zu Star Wars. Also ich mag natürlich die alte Trilogie, die alten Filme. Ich bin jetzt kein glühender Star Wars-Fan und ich weiß jetzt auch nicht, wann welcher Charakter in welcher Szene irgendwie sein Laserschwert nimmt und wie er heißt und so. Also ich bin jetzt echt nicht so der krasse Star Wars-Nerd, aber ich mag die Filme natürlich. Ich hab gegen die nichts, das ist alles gut. Dann kam allerdings irgendwann The Phantom Menace. Ich glaube 99 war das, ja. Episode 1. 97, glaube ich. Also auch wenn ich emotional... Phantom Menace kam 99. Echt? Meine ich ja, so 99, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja, und da war ich wirklich, also auch und vielleicht gerade als Nicht-Star Wars-Fan war ich echt geschockt über diese seelenlose, kindische, mies gespielte und überhaupt teilweise echt streckenweise gehend langweilige Trickorgie. Also ich fand Episode 1 richtig scheiße. Ich war absolut entsetzt. Mhm. Allein, ich meine, natürlich... Ja, miese in bad movie today. Mhm. Looky, Prinzessin. Miese sein Jar Jar! Miese haben Spaß! Ich meine, das ist auch der billigste Kritikpunkt, den man immer anbringen kann, aber es stimmt doch einfach, Jar Jar Binks, leck mich am Arsch. Der ist so, ich weiß nicht, wer den durchgewunken hat. Ich meine, dieser Film, ey, mit dem willst du auch nur Spielzeug verkaufen. Selbst George Lucas hat ein Interview mal gegeben, zugegeben, dass es ein Film für Kinder ist, was die Fans aber einfach mit Händen und Füßen bestreiten. Sorry, also ich meine, also ich bin riesen Star Wars Fan. Ja, auf jeden Fall, pass auf. Und dann kam Episode 2. Ich habe ihm quasi nochmal eine Chance gegeben, der neuen Trilogie. Haben wir übrigens hier zusammen im Kino gesehen. Ganz kurz. Zu Giga-Zeit noch. Nee, warte, lass mich jetzt. Ich will nur was zu Episode 1 sagen. Gleich. Okay, jetzt wieder das Neue. Fand den auch auf jeden Fall besser als Episode 1, aber irgendwie auch, hat mich absolut nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeindruckt. Also, ich meine, unglaubliche Logiklöcher, der Endkampf da mit dem hüpfenden Flummi Yoda und so, das ist, die Fans sind durchgedreht und ich fand's einfach nur, das sah echt albern aus. Also irgendwie, mir hat's absolut nichts gegeben. Und da habe ich mir geschworen, irgendwie schon wieder, ich glaube, 7 € für die Kinokarte rausgeballert. Und habe ich mir gesagt, ey, nee, ganz im Ernst, wenn Episode 3 rauskommt, den schaue ich mir nicht an. Egal, Wissenslücke werde ich irgendwann mal schließen, aber noch habe ich überhaupt kein Verlangen, mir den immer anzuschauen. Obwohl er bizarrerweise ja offenbar der beste der neuen Trilogie ist. Das ist mir ja schon klar, dass ich den besten Teil der neuen Trilogie extra auslasse. Ja, aber das ist schon doof. Aber ich hab keinen Bock mehr auf Star Wars. Also, der hatte seine Chance, der gute George, und er hat es zweimal nicht hingekriegt, mich zu packen. Und bitte, sollen andere ihren Spaß damit haben, aber für mich ist es nichts. Ich bin raus aus dem Thema. Weil da war es auch eben von meiner Seite aus ähnlich. Ich habe natürlich jetzt nicht ganz das Umfeld gehabt wie Eddie, um den dann zu gucken mit den wirklich verkleideten Fans in Amerika. Ich glaube, das ist auch so, dass das die einzige Methode, wo man sich den auch wirklich richtig gut im Kino geben kann. Ich war relativ zeitig hier drin mit einem Kumpel, auch genau aus dem Grund, einfach weil die im Vorhinein schon gesagt haben, nee, wir haben verstanden, was so schlecht war an den Teilen 1 und 2, wie ihr vorhin eben so ausgeführt habt. Also für mich auch eine große Enttäuschung damals, Episode 1, Episode 2. Jar Jar Binks, ey. Wo du eine Handvoll Szenen hast und Müll drumherum einfach. Also wenn die nur die Podracing-Szene gehabt hätten, von mir aus, ne, aus Episode 1. Ja, aber sorry, die kannst du halt auch nicht eine Dreiviertelstunde abfeiern. Genau. Ja, eben. Und, aber da, und dann zwischendurch lief die im Film? Also Viertelstunde? Viertelstunde oder sowas, ne? Und der Rest aber das Drumherum um Podrace vor und nach geht insgesamt über eine Dreiviertelstunde. Ja, so viel? Ja. Aber letzten Endes, man hat im Vorhinein dann eben gehört, das wird jetzt der richtige Film sein. Ja, George Lucas weiß, was an den ersten nicht funktioniert hat. Und im Grunde ist es auch wirklich der beste von den drei Filmen. Aber wie man da so schon sagt, unter den Blinden ist der einäugige König. Ein richtig guter Film, finde ich, im Nachhinein ist es auch weiterhin nicht. Also die einzig gute Szene, die mir im Kopf geblieben ist, was du vorhin auch meintest, Eddie, das ist die Szene, wo ich noch richtig ein Star Wars Gefühl hatte, wo Anakin zu den Kindern hingeht und also als er schon seine Transformation gemacht hat zur Richtung Darth Vader hin, und die kleinen Jedi Nachwuchskinder gehen zu ihm hin und sagen Anakin, und er holt einfach sein Lichtschwert raus. Und das war so der einzige richtige Badass Moment, den Darth Vader oder Anakin Skywalker, also Darth Vader gezeigt hat. Der Rest war ja alles weinerliches Geblubber. Selbst der es sah alles nach Mega Man und Videogame aus, was soll war, ne? Weinerliche Geblubber, das war doch schon in Episode 2 ja, ganz schlimm. Episode also, 2 weißt du, dieser Weichzeichner RTL Nachmittagskitsch, wie sie da an der Reling stehen und also, können sich ihre Gefühle nicht gegenseitig gestehen, Alter. Dafür gehe ich doch nicht in Star Wars. Nee, absolut nicht. Eine Handvoll Geschichten eben wie diese Szene oder die Intro-Szene ist beeindruckend von dem technischen Standpunkt hier aus. Also sah eben geil aus, wie der dann rumfliegt und du siehst in der Tiefe diese Tausenden von X-Wings und wie die da alle heißen. Es gibt und bis heute keine bessere Weltraumschlacht im Film, meiner Meinung nach. Nenn mir eine. Ich hätte jetzt First Contact gesagt, aber die ist natürlich nicht ganz so aufwendig. Aber in den Kommentaren, aber ja. Ich muss sagen, da bin ich jetzt schon wieder einer der ganz wenigen. Mich hat Hayden Christensen zum Beispiel nicht genervt. Ja. Also das war auch so ein Punkt, wie viele haben sich extrem über den aufgeregt. Beschissener Schauspieler, bringt das alles gar nicht rüber. Ich glaube, der ist auch wirklich nicht kein sonderlich guter Schauspieler, nee, aber mir ist er auch nicht negativ aufgefallen. Ich fand er sollte auch dieses eiskalte, sich langsam zum Arschloch wandelnde, arrogante. Ich fand das geil, diese leichte Arroganz, die er innehat, ja, das passt das ja auch. Das kam schon durchaus rüber. Ja, ich glaube, viel davon war auch wahrscheinlich, wie die Rolle geschrieben ist, ne? Du musst jetzt weinerlich sein. Wisst ihr, wer noch gecastet wurde für die Rolle? James Franco. Echt? Ja, James Franco aus hier Pineapple Express, Milk, zuletzt als schwuler Freund von Sean Penn und Spider-Man, der Kobold und so war, auch considered. Wäre auch eine interessante Wahl, glaube ich. Ja. Und ich glaube, der ist auch besser. Der hätte auch die schauspielerische. War nicht nominiert für Milk als bester Nebencharakter? Ja. Na, für den Oscar nominiert? Ja, also schon. Der hätte da schon ein bisschen mehr. Gut, aber in Hollywood wird jeder nominiert, der sich traut, auf Leinwand dann zu knutschen. Ja. Aber was ich noch kurz anmerken wollte übrigens, weil so viel gebasht wird zu Phantom Menace, muss man auch ein paar Sachen lobend erwähnen. Zum Beispiel der Kampf mit Darth Maul, den ich nach wie vor genial finde. Das größte Problem, auch Darth Maul als Bösewicht ist einfach super. Das Problem, was sie hier gemacht haben, ist einfach den geilsten Bösewicht seit Darth Vader, den George Lucas erfunden hat, drei Gastauftritte zu geben und dann zu killen. Das ist einfach, das ist so unfassbar ungeschickt. Man hätte diesen Charakter so gut ausbauen können zu einem richtigen Antagonisten und stattdessen schnibbeln sie ihn halt einfach zu zweit durch und er taucht auch tatsächlich nie wieder auf. Und du hast dich immer gefreut, dieses doppelseitige Laserschwert, das war cool, der Kampf war cool. Einfach aus einer guten Idee viel zu wenig gemacht, meiner Meinung nach. Also gerade Darth Maul ist eine echt verzwickte Sache, weil ich sehe genau, was du meinst. Und du hast auch recht, den hätte man wirklich zu einem extrem coolen Bösewicht aufbauen können. Aber auf der anderen Seite ist der halt schon wieder so gewollt cool, dass es eigentlich fast schon wieder nicht cool ist und so gesehen eigentlich fast clever, dass er nicht zu einem großen Bösewicht aufgebaut wurde. Weil, ich meine, was macht er denn großartig? Der ist halt tätowiert, schwarz-rot und hat ein paar Hörner und spricht mit einer tiefen Stimme, die auch nicht seine eigene ist. Er wurde auch nachsynchronisiert von einem anderen Schauspieler. Er hat tatsächlich gesprochen. Und er hat ein paar Sätze gehabt. Echt? Also von daher, das ist so, der ist so offensiv cool, dass wir alle drauf anspringen, aber eigentlich ist es auch schon sehr mit der Brechstange konzipiert. Also ist kein nicht auf eine subtile Art cool, das stimmt schon, aber mein Gott, also wenn Star Wars für eins nicht bekannt ist, ist dann für seine subtilen Ansprüche. Ich meine, Darth Vader, der Typ, der die ganze Zeit im schwarzen Mantel rumläuft und der Imperator und so, das sind ja alles überzeichnet. Der blonde Held, der Halung, Han Solo, der Schmuggler und so, das ist ja alles Klischees ohne Ende. Also insofern reiht er sich schon ganz gut da ein, finde ich. Subtilität ist Star Wars nun wirklich nicht bekannt. Also ich hätte auch gern mehr von ihm gesehen, aber es wäre mir irgendwie auch fast ein bisschen peinlich gewesen. So ja, man hätte auf Darth Maul abgefahren. Er hat die Chance nicht gehabt, sich unbeliebt zu machen, sagen wir es mal so. In der Form. Habt ihr noch was zu Episode 3? Über Star Wars kannst du natürlich. Über Star Wars könntest du natürlich machen. Ja, in der Tat. Schreien die Fans. Nein, machen wir vorerst nicht. Vielleicht später mal, aber schauen wir mal. Gut, dann würde ich. Jetzt, junger Skywalker, wirst du sterben. kennt einer noch die Szene, wo Tom Cruise bei Oprah gewesen ist und die Leute dann Palpatines Blitze dann drauf kopiert haben? Ja, ich kenne die Szene, aber ich kenne nicht die überarbeitete. Ja, da war er ja so froh, dass er Katie Holmes da heiraten wollte. Dass er sich gefreut hat. Ja, und. So ein Klatschspaten, der Typ, ey. Gut. Perfekte Überleitung, die aber keinen Sinn macht. Tropic Thunder, sehr cool. Tropic Thunder, super. Ja. Ein Film, der von einem Kollegen von George Lucas, mit dem er schon ganz viel Zeug zusammen gemacht hat, der mich sehr geprägt hat damals und den ich auch tausend... Stefan Spielberg, Senor Spielbergo, um da mal auf Simpsons-Terminologie zu bleiben. Der hat natürlich viele Sachen gemacht. Wir werden auch noch auf seine ganz großen Indiana-Jones-Geschichten zu sprechen kommen. Aber ich würde gerne kurz mal über Jurassic Park reden. Ah, sehr gut. Mhm. Fantastisch. Wer will anfangen? Ja, ich hab's doch mal angeschnitten, dann war ich da. Jurassic Park, natürlich ähnlich wie wir es bei den Emmerich-Sachen angesprochen haben, auch, glaube ich, damals mit dem guten Trailer da gestartet, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Trailer war zu Jurassic Park. Ich auch nicht. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich auf jeden Fall sehr gehypt war für den Film. Also muss es wohl einen guten Trailer gegeben haben. Die ganze Welt war doch im Dino-Fieber. Du warst aber auch deshalb gehypt, weil Jurassic Park der erste richtige CGI-Film Film war, wo zum ersten Mal CGI-Effekte richtig nach Terminator 2, oder? Genau, nach Terminator 2, aber... Da war ja wirklich nur diese Transformation vom T-1000. Ja. Und da wurde es halt auf was komplett Neues gehievt, was man auch als schon, wo man einen Vergleich in der realen Welt hat. Genau, quasi. Haben jetzt alle noch keinen T-Rex. Das war auch eine der Sachen, worauf ich auch noch zu sprechen kommen werde, ist eben, warum das so gut in dem Film funktioniert und warum ich denke, dass Jurassic Park heutzutage noch besser als CGI-Film aussieht, als viele Sachen, die du heute siehst. Ist auch so. Wenn heute was mit CGI dann gemacht wird, du hast dann natürlich irgendwelche Leute, die durch die Luft fliegen, irgendwas explodiert, da werden unwirkliche Kamerafahrten gemacht, weil das gerade mit CGI möglich ist und das wirkt alles so speziell, wie wir es bei Star Wars eben auch hatten, da stehen Leute in Greenscreen und da wird was dazu gemacht und es sieht so gewichtslos aus und du hast einfach kein Gefühl für das Zeug. Und bei den Dinosauriern, die dort gemacht wurden, natürlich Jurassic Park geht eben darum, dass auf einer Insel dann Dinosaurier gezüchtet wurden. Wir haben natürlich, Dinosaurier kennen wir, aber Dinosaurier haben kein reales Äquivalent in der Form, weil die Bilder, die wir von Dinosauriern kennen, das ist ja alles gezeichnet oder ausgedacht. Also wir wissen, wie ein Mensch aussieht, zum Beispiel. Da merken wir natürlich, wenn der schlecht gerendert ist, das ist nichts was. Aber wir wissen nicht exakt, wie... Ich muss ganz kurz für die World of Warcraft-Spieler das kurz erklären, wie ein Mensch aussieht. Ja, oh, okay. Guck mal aus dem Fenster und wenn da eine Spiegelung drin ist, dann... Hörst du den Donner? Alter. Auf jeden Fall... Alieno Tormente. Jurassic Park, du hattest die Geschichte eben, dass dort das erste Mal wirklich CGI gemacht wurde. Du hattest Steven Spielberg, der natürlich, also zu heutiger Zeit kannst du ja noch genauso fast schon behaupten, der fast schon nichts falsch machen kann. Na, Indiana Jones viermal für viele Leute ausgenommen. Kann er schon. Ja, aber, zu der damaligen Zeit, Spielberg seit 20 Jahren, alles, was er gemacht hat, konntest du ja eigentlich angucken, das war geil. Ne? Also das ist ja auch immer so ein Argument. Also in den letzten Jahren ist es ja sehr in Mode gekommen, Spielberg scheiße zu finden und zu bashen, weil er irgendwie nur, aber viele so Mainstream-taugliche, auch familienfreundliche Filme macht und ohnehin nur so sehr schön durchkomponiertes, aber irgendwie inhaltsloses Kino. So. Findest du? Also sowas nee, finde ich nicht, aber liest man ja in den letzten Jahren immer mehr, also dass sich große Fanschaften langsam von Spielberg abwenden. Kann ich nicht verstehen, weil welchen Regisseur kann man denn sagen, der es schafft, Schindlers Liste und War of the Worlds zu drehen? Ja, also ich wollte auch gerade Spielberg verteidigen. Zum Beispiel in dieser einen Szene in Jurassic Park. Ich finde, das ist eine der besten, und man kann perfekt ja nicht steigern, aber der perfektesten Szenen in der ganzen Filmgeschichte. Nämlich, als die beiden Forscher, das Pärchen, Sam Neill und Laura Dern, danke, als sie das erste Mal die lebenden Dinosaurier auf der Insel sehen. Weißt du, Sam Neill guckt schon so aus dem Autodach und nimmt die Brille ab und ist völlig geschockt und kann gar nicht sprechen, weil er nicht glauben kann, was er sieht. Und Laura Dern fummelt auch in irgendwelchen Blättern rum und checkt es überhaupt nicht. Und er dreht langsam nur ihren Kopf nach links und dann sieht sie es auch und ihr bleibt auch der Mund offen stehen und keiner kann was sagen. Das ist so eine perfekte Szene, weil sie genau das ausdrückt, was der Zuschauer da auch fühlt. Als du das erste Mal diese lebenden, riesigen, sich bewegenden Dinosaurier auf der Leinwand gesehen hast, das war so ein, jetzt so Gänsehaut, beste Moment. Und es wurde eben so sehr aufgebaut. Der Hype, der vorher war, im Film selber, also das ist eine, ich bin sofort am ersten Tag ins Kino reingegangen, die werden ja nicht wirklich direkt am Anfang gezeigt. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang ist eine Szene, wo die ein Dino angeliefert bekommen in der Kiste, ne? Und da wartest du natürlich als Zuschauer, die Kiste wird aufgemacht, das ist so auf der Insel, es regnet, es ist nachts und die Kiste, eine große Holzkiste, die bewegt sich, schreit, es rumpelt dort drin und die Leute schreien drumherum, vorsichtig vor dir und so weiter und du denkst, scheiße, gleich bricht das Ding raus, aber die zeigen es da auch nicht. Und du kriegst schon ein Gefühl, scheiße, da ist was richtig Heftiges jetzt drin. Du willst es auch bald mal sehen. Wenn die Dinos dann das erste Mal gezeigt werden und dann auch dementsprechend so gut aussehen, ne? Wenn die Dinos scheiße ausgesehen hätten, dann hätten natürlich auch, wäre alles für die Katz gewesen. Aber die haben es eben gut geschafft, da CGI-Sachen bei den Dinos in der Szene natürlich sehr vorherrschend, zusammen mit noch Modellen und solche Geschichten wurden ja auch noch relativ häufig verwendet. Also die Geschichte dann, auch eine ganz große Szene eben, die wo der T-Rex das erste Mal auftritt im Auto. Boah, ne? Ja. Auch super aufgebaut. Erstmal, also jeder hat die Szene noch im Kopf, wo das Wasserglas leicht vibriert. Ne? Wo der Junge dann mit der Lampe aus dem Auto rausleuchtet und dann ist der T-Rex-Kopf, der natürlich dort ein Modell war, runtergepackt. Oder das Mädchen, von mir aus. Ja. Auch das Geile an dieser Szene ist nämlich, das mag ich auch immer sehr, es gibt da keine Musik. Das ist ein sehr unterschwelliger Effekt, aber man muss mal darauf achten, wenn Szenen, in denen irgendwas wirklich sehr, sehr Dramatisches, Wichtiges und potenziell auch Gefährliches passiert, die eben nicht mit Musik zu unterlegen, das wirkt ganz anders. Ich glaube, die Musik setzt erst ein, wenn der T-Rex losrennt, weil er dem Auto hinterher rennt. Dann gibt es erst wieder den Score. Aber und das ist ein extrem geiler Effekt. Das macht es was halt so Steven Spielberg erlebbar. Beherrscht, wie auch kaum einer, vielleicht Alfred Hitchcock noch vor ihm oder so, ist dieser Aufbau. Alfred Hitchcock. sein Bruder. Ist dieser Suspense-Aufbau und das macht er in dieser Szene mit dem T-Rex, das beginnt ja schon vorher, wo der T-Rex gefüttert werden soll und sie dieses Schaf oder die Ziege, in diesen Stall reinlassen und die da steht angebunden und sie warten halt darauf, um zu kommen, um zu sehen, wie der T-Rex ist, aber passiert die ganze Zeit nichts, dann fällt der Strom aus und sie stehen halt vor dem T-Rex-Gehege und der Zuschauer weiß zu dem Zeitpunkt schon, dass der Riesenzaun, der elektrisch geladen ist, nicht mehr elektrisch geladen ist. Aber sie wissen es nicht. Und sie wissen es nicht. Und sie gucken halt irgendwann hin und stellen halt fest, oh, die Ziege ist weg. Und das ist dann der Moment, wo du einfach weißt, okay, Ziege weg, kein Strom mehr im Zaun, und weißt du, und dann fuchteln die rum und machen Lärm und du hörst auf einmal, und dann fängt das Vibrieren an von dem Wasser und du merkst, irgendwas Großes kommt näher. Und das ist halt so dieser typische Steven Spielberg davor. Und bis dahin warst du schon so angefixt. Durftest du die Brontosaurus mal sehen, den Triceratops, den Kranken, diese riesige Bergscheiße. Also du durftest eigentlich alles sehen, aber im Prinzip war dir von Anfang an klar, okay, ich will den fucking T-Rex sehen, und zwar jetzt. Und es ist so schön, wie Steven Spielberg das in Szene setzt, und das kann er halt einfach, muss man einfach sagen. Und die CGI-Effekte auch heute eben noch wirklich gut. Und wie alt ist der Film? Der Film 94. Ist 94? 15 Jahre mein her. 94. Muss man sich mal überlegen. 15 Jahre, und dem ist eben trotz der vielen Versuche, in der Hinsicht vor allem, weil die Dino-Welle ja damals losgetreten wurde, damit mit Sequels, mit ich glaube damals gab, ich habe sogar irgendwelche Zeitschriften gesammelt, wo du dann Infos über die Dinos, die du dort rausreißen konntest, und den großen Hefter, die dann einheftest. Das war ja überall damals noch. Hattest du denn nicht noch die alten Was-ist-was-Bücher? Dinosaurier. Es könnte sogar durchaus sein. Ja, nee, heute Wikipedia. Jurassic Park echt immer noch da. Ich lasse da nichts drauf kommen. Der ist vorne bis hinten, der enttäuscht nicht. Auch als der T-Rex kam, diese Szene. Als er dann auch kam, ich meine, da kann man auch sehr tief fallen. Wenn er dann endlich auf der Leinwand auftaucht, ist auch die Gefahr sehr groß, dass die Hälfte der Zuschauer enttäuscht ist, weil es nicht halb so cool ist, wie sie es alle gedacht haben. Aber als er kam, ey, leck mich am Arsch, das war einfach eine geile Szene. Das war der fucking geil. T-Rex, und da ist er endlich. Vor allen Dingen, die haben es ja auch geschafft, der T-Rex stupst ja dann irgendwie das Auto, das auf dem Dach liegt, dann mit der Nase. Ja, genau. Und du siehst richtig, wie es sich dreht, und du denkst dir nur, wie machen die das? Weil du weißt, irgendwie ist der T-Rex aus dem Computer, aber trotzdem scheint er ja gerade da irgendwas umzustoßen. Es war schon wirklich wie ein Zaubertrick fast. Und da muss man einfach nachträglich nochmal Steven Sommers für Van Helsing in die Fresse hauen, weil der Film kam einfach 7 Jahre später und sieht in jedem Aspekt so viel beschissener aus, dass man sich wirklich fragt, okay, was habt ihr in den letzten 7 Jahren gemacht? Könnt ihr vielleicht eure Computer-Hardware auswechseln, oder was ist hier los? Ja, das ist etwas, was man sich einfach im Kontext, glaube ich, wenn man eben nicht zu der Zeit aufgewachsen ist, wo man diesen Wechsel mitbekommen hat, dass da erstmal CGI eingesetzt wurde. Die Sachen, die eben vorher als Effekte in Filmen drin waren, die waren eben auf Modelle und so weiter beschränkt. Du warst natürlich eingeschränkt, was sowas angeht. Es war einfach nicht möglich, einen Dinosaurier so zu animieren, so zu zeigen. Ne? Und das war eben noch, heutzutage ist es, jede bessere TV-Serie hat natürlich nicht in der Qualität Effekte, aber die kann dann sowas zeigen, weil CGI und Computer eben gang und gäbe sind. Damals gab es so einfach, es war einfach nicht möglich, es zu zeigen. Ne? Du hättest kein Modell dort hinstellen können, das diese Bewegung nachmachen kann. Und dir sind die Augen geschmolzen im Kino. Eben. Also von daher hatte Jurassic Park natürlich auch den Vorteil des ersten Films, der es gemacht hat. Also aber auch der erste, wenn der es auch richtig gut dann gemacht hat. Da hast du gedacht, geil, jetzt geht's los. Und ich dann, mag auch bei Jurassic Park diese Szene, dieses Lehrvideo, in der erklärt wird, wie sie die Dinosaurier gemacht haben. Dieser lustigen Chromosomkette, die das also erklärt. Und ich mag diese Szene, aber ich gucke die unglaublich gerne. Auch dazu sei wieder hat gemerkt, so ein auch ein Film ähnlich wie bei bei Armageddon, wobei ich die nicht in einem Atemzug eigentlich nennen will, aber auch wieder eine Szene, wo ich noch weiß, wo es im Spiegel und was weiß ich, ja gut, im Spiegel ist übertrieben, wenn ich sagen würde, ich hätte damals den Spiegel gelesen, ich behaupte es einfach mal, aber man weiß, dass dann wirklich darüber diskutiert wurde, ob das möglich wäre, theoretisch, ob man das machen könnte, das Blut von irgendwo einer im Bernstein gefangenen, weiß ich nicht, Mücke ich, die ja. Dinosaurierblut in sich geschweißt oder so. Also es ist auf jeden Fall schon gut, Michael Crichton gebührt dann wahrscheinlich der Respekt, der sich das ausgedacht hat, aber trotzdem ist eine geile Idee. Es war sehr, sehr anders, das Buch, das habe ich im Nachhinein auch nochmal gelesen. Ja. Also war es storymäßig schon sehr umgerichtet. Bin mir nicht ganz sicher, welche Szenen sich überschnitten haben, aber es war schon anders vom Gefühl her, kann ich mich erinnern. Also ich bin auch kein Experte, ich glaube, dass diese Theorie ziemlicher Quatsch ist, also in der Form geht's wohl nicht, aber trotzdem, der Film hat super funktioniert. Ja, genau. Das war wieder so ein Film, da war die Prämisse auch, da muss man sich drauf einlassen, dass es wieder Dinosaurier geben kann. Genau, in sich schlüssig und auch überzeugend, logisch und nicht blöd rübergebracht. Übrigens fand ich im zweiten Teil eigentlich geil, auch wenn der zweite Teil mir nicht so gut gefallen hat, aber was ich geil fand ist, auch wenn es ganz schlimm erklärt wird in dem Film, aber dass der T-Rex dann in der Stadt ist. Ja, was ich der nächste logische Schritt einfach. Ja, was der nächste logische Schritt ist, aber was auch tatsächlich genau das ist, was ich sehen wollte. Ja, das stimmt. Muss ich sagen, fand ich auch, das war das Einzige, was mich an diesem Film auch heute noch interessiert, ist dann die Szene, wo das Kind irgendwie ist und dann im Fenster den Schatten irgendwie erst, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber die Vorstellung einfach, so ein fucking T-Rex vor deiner Zimmertür zu sehen, schon geil. Ja, ich finde auch, also die beiden Sequels, die sind natürlich, natürlich. Weder vom Eindruck, den sie hinterlassen haben, noch überhaupt qualitativ sind die an den ersten rangekommen, aber sie haben mich jetzt auch nicht enttäuscht. Also auch den dritten, der war jetzt nicht super, aber ich habe mich, anders als bei vielen noch größeren Blockbustern, habe ich mich auch nach dem dritten nicht geärgert, den gesehen zu haben. Der war schon nett. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war Jeff Goldblum. Ja. Ich stehe tierisch auf Jeff Goldblum, ich finde ihn super. Goldblum ist super. Es gab ja zuletzt das Gerücht, dass er gestorben sei. Der hat auch noch letztens diesen... Ja, dann ist er aufgetreten bei Stephen Colbert in einer TV-Talkshow in den USA und hat dort gesagt, ich habe gehört, dass Jeff Goldblum tot ist. Ich möchte hiermit bekannt geben, dass er es nicht ist. Aber wenn er tot wäre, es wäre der beste Schauspieler, der je gelegt hat, habe ich gehört. Oder irgendwie sowas. Also, Jeff, melde dich doch mal wieder. Melde dich doch mal wieder, wir vermissen dich. Auf jeden Fall Jeff Goldblum ist super. Den fand ich schon im ersten Teil irgendwie... Chaos-Theorie. Und genau. In Independence Day sowieso. Ja. Oder Sebo, der Dritte von der Sternmitte. Oder die Fliege. Die Fliege. Schwein. Cronenberg, ein anderer Podcast. Seth Brundle, ja. Brundle-Fliege. Ah, so gut. Super. Aber, kein klassischer Blockbuster. Wir müssen mal weitermachen. Ja, ich glaube auch fast. Wir halten uns hier. Wir haben nämlich noch ein paar Filme. Genau, wir haben jetzt über Jurassic Park geredet. Ich würde das Gespräch jetzt gerne auf eine andere große Serie von Steven Spielberg lenken, die letztes Jahr auch nochmal in die Kinos gekommen ist und anders aufgenommen wurde bei vielen, wie sie es vielleicht gedacht haben, die Indiana-Jones-Filme. Boah. Jetzt gehen wir echt dahin, wo es wehtut. Also, ja, ich finde eigentlich, Indiana Jones und Star Wars sind schon so Themen, die ein eigenes Podcast rechtfertigen. In der Tat. Da gibt es so viel zu sagen. Was man, glaube ich, wirklich festhalten muss, ist einfach, dass wir aus einer Generation kommen, die damals mit Indiana Jones aufgewachsen sind. Wir waren genau im richtigen Alter, als Indiana Jones rauskam, plus, minus, sage ich jetzt mal. Aber das hat uns so in den Bann gezogen, dass wir uns gar nicht davon befreien können, da gewisse Gefühle mit zu verbinden und das ist ja auch das gleiche Problem, unter dem Star Wars dann zu leiden hatte. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, diese Gefühle jetzt so als Erwachsener abgebrühter und schon so ein bisschen verbraucht. Man hat viel gesehen, es ist schwer einen noch, wir sind nicht mehr so kindlich naiv, können auch nicht mehr so an diese Filme rangehen, deshalb hat es ein Film halt schwer. Trotzdem war der Scheiße in Indiana Jones 4. Ich finde auch, also natürlich ist das ein Argument, was auch die Verteidiger von Indiana Jones 4 immer wieder vorbringen, dass man den Film für sich stehen lassen muss und das emotional irgendwie abkoppeln muss, dass es Indiana Jones ist und so. Und wir, wie du es gesagt hast, Eddie, wir kennen das ja alle von früher und sind damit aufgewachsen, da hängt unser Herzblut drin und so. Aber trotzdem ist es doch einfach naiv zu glauben von den Machern, dass sie nach 19 Jahren endlich mal Indiana Jones 4 rausbringen, den man dann aber ganz rational, völlig ohne Emotion und natürlich auch deswegen mit einer unglaublich hohen Erwartungshaltung sieht. Das ist einfach absurd, das zu glauben. Also wenn man schon, ich meine, nach 19 Jahren, wenn man so ein Franchise fortsetzt, das ist ja ohnehin schon diskutabel, ob man wirklich nach 19 Jahren, ich glaube, es war 19. Oh, es müsste 91, müsste, glaube ich, Last Crusade. 90, 91, ja. Verbessert mich, wenn ich es besser weiß. Ja, auf jeden Fall, wenn man nach 19 Jahren sich an so einem epochalen Werk wie Indiana Jones noch mal heranwagt und dann noch einen Film rausbringt, einen Teil, dann muss man auch verdammt noch mal einiges in der Hinterhand haben. Da kannst du nicht einfach mit so einem irgendwie, Actionfilmchen, hier rennt er mal, genau, und hinten genau. explodiert was und ganz am Ende steigt das Schiff in die Luft. Das reicht einfach nicht und das muss dem Machen auch klar gewesen sein. Ja, aber das wundert mich ja, es war ihnen ja angeblich klar, weil wenn man sich mal die Entwicklungsgeschichte vom neuen Indiana Jones anguckt, dann wird man ja feststellen, dass sie unzählige Drehbücher über Bord geworfen haben, neu geschrieben Frank haben. Frank Darabont. Genau, und halt wirklich das dann das Drehbuch war, wo sie alle eingestimmt haben, da hast du halt wirklich am Ende des Films gedacht, okay, dann will ich aber nicht wissen, wie die Entwürfe von den anderen Geschichten waren, weil wie scheiße müssen die gewesen sein? Ja, eben. Ja. Die hätten einfach Fate of Atlantis verfilmen genau, sollen. Genau, genau. Aus Ende. Ja. Wir haben es ja schon im LucasArts Podcast dann entsprechend angesprochen, die LucasArts Adventures, die mit Indiana Jones gemacht wurden, und Fate of Atlantis ist für ein Spiel eine fantastische Geschichte und hätte auch als Film perfekt funktioniert. Atlantis. Absolut. Atlantis ist das perfekte Indiana Jones Thema. Also, wenn die einfach nichts Besseres finden, also du kannst ja alles nehmen, sogar Quartermain-Stories sind teilweise besser als Indiana Jones. Die Feuerwalze. Ja, wirklich, also es gab einzelne A-Team-Folgen, die waren strukturell interessanter und besser, oder Akte X-Folgen in dem Fall, besserer Vergleich vielleicht, ja, also es tut mir leid, wenn ihnen nichts Besseres als diese hanebüchene unmotiviert erzählte Kack-Story einfällt von Indiana Jones 4. Ich bin so enttäuscht. Ich bin nicht enttäuscht von Harrison Ford als Indiana Jones. Nee, ich bin nicht. Die Effekte, es war gut, es war ein bisschen viel CGI. Kann ich auch noch, weißt du, ist auch nicht so schlimm. Aber die Story an sich, das Fundament, auf dem dieser Film baut, ist einfach für den Arsch. Absolut. Und vor allem auch dieser CGI-Punkt. Das hat mich auch nochmal extra geärgert. Ein Sahnehäubchen obendrauf, weil sie im Vorfeld haben sie immer damit geprotzt und getönt, ey, wir machen CGI nur, wenn es unbedingt notwendig ist für den Film. Ameisenherde. Genau, aber die erste Szene, diese komischen Erdmännchen, das ist die allererste Scheißszene in dem Film und die ist CGI. Also bitte, leck mich am Arsch, was soll das denn? Das hat den Ton für den ganzen Film gesetzt und ab da ging es auch nicht wirklich voran. Und du denkst dann nachher auch, also vielleicht, okay, jetzt hat sie es vielleicht mit CGI, weil die ersten Szenen, die dort gezeigt werden, also wo die, das kommt später mit der Affenherde, als sie nach der Bundeslade suchen und Indy sich da über Trucks hin und her schwingt, das war das Zeug, was sie auch in den Trailern gezeigt haben. In den Trailern hast du ja eigentlich nichts gesehen von diesem CGI-Hammer, also wo du eingehämmert wurdest mit CGI später. Ja. Und da hast du auch eben vorher das Gefühl gehabt, genau das ist eben, wo du eben dachtest, okay, George Lucas, nicht nur für die neuen Episodenfilme, der hat ja auch quasi, um jetzt wieder aus den Hardcore-Film-Nerds aus der Richtung zu sprechen, also seine alten Filme verschandelt, die alten Star-Wars-Filme, wo er einfach nochmal, ach, tauschen wir alles gegen Computereffekte aus. Ne? Und das sind jetzt die Versionen, die ihr auch nur auf DVD kaufen könnt, nicht mehr die guten. Muss sie so lange breitschlagen lassen, bis man mal die normalen Filme dann kaufen kann. Und so, da ist wenigstens Steven Spielberg, okay, wenn er den nochmal dran hat, George Lucas ist zwar natürlich auch mit dabei, weil es Indiana Jones ist, der wird vielleicht nochmal den Sinn haben. Mir ist dann später aber eingefallen, also wer hat mal E.T. die Special Edition geguckt? Weiß ich gar nicht, bestimmt. Nee, er hat E.T. nochmal auf DVD noch rausgebracht, was er gemacht hat. Ah, die hat keine Waffen, ne? Genau. Ach ja, stimmt. Da waren im Film waren Polizisten, die hatten im Film natürlich... Auf jeden Fall, die Pistolen, die Polizisten in der Hand hat er digital mit Computereffekten durch Taschenlampen austauschen lassen. Ich dachte, es wären Walkie-Talkies gewesen. Okay, waren es Taschenlampen. Aber Taschenlampen und Walkie-Talkies, okay, also so in der Hinsicht, weil was hätten Polizisten sonst in der Hand? Ne? Ja, klar. Und da siehst du, dass selbst ein Spielberg einfach dem vielleicht nicht abgeneigt ist. Du denkst natürlich, denke ich mal, als Regisseur einfach anders, wenn du an sowas herangehst, und da hast du vielleicht nicht mehr diese Denke, ich mache da irgendwas kaputt für Leute, wie sie den Film dort kennen. Nein, das ist, ich arbeite einfach weiter an meinem Film und jetzt habe ich meine CGI-Stilmittel und die will ich jetzt alle drauf verwenden, so gut es geht. Also gerade bei Indiana Jones, ich finde es echt schwer, über diesen Film irgendwie fundiert zu reden, weil für mich persönlich, da hakt es an so vielen Ecken und Enden, dass ich jetzt ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu erzählen, was ich an dem Film alles schlecht finde. Also, wie du schon gesagt hast, der ist irgendwie echt schludrig geschrieben, die Story, das wirkt alles so lieblos. Also dieser Schädel, mal hat er magnetische Wirkung, dann wieder nicht, und dann hypnotisiert er Indy, aber es bringt irgendwie auch nicht so richtig. Es da ist einfach eine, Charaktere auf, die Story nicht voranbringen. Das Logikloch allein, also dass sie, die kommen in dieser Kammer, in der Schädel ist, kommen sie doch irgendwie nur mit dem Schädel. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass sie die Schädel brauchen, um diese goldene Kammer zu öffnen? Ich meine, überleg dir das mal. Also hat irgendjemand offenbar aus der Kammer, der verschlossenen Kammer den Schädel gestohlen, mit dem man in die Kammer kommt. Ja, und klar. Dann hat er die Kammer wieder verschlossen und benutzt dafür den Schädel. Oder er ist rausgelaufen. Was ich auch sehr gut fand, die Szene, wo diese, wo Indy und Shia LaBeouf dann, ich weiß gar nicht mehr, wie er im Film heißt. Matt Lang? Matt Lang? Nee, das ist Rockproduzent. Egal. Wo die Clubber Lang heißt er. Nein, wo die Matt Williams, ne? Wo die nachdem sie so ganz schlecht irgendein Rätsel gelöst haben in der Höhle und die sind auf einmal irgendwo in Südamerika oder sowas und da sind die auf einmal in irgendwelchen Höhlenkomplexen, wo Leute drin sind mit Blasrohren. Ja. Genau. Wo du dann denkst, haben die jetzt darauf gewartet, dass jemand da vorbeikommt? Ne? Sind die morgens zur Schicht dort angetreten und ich warte jetzt drauf mit meinem Blasrohr? Vor allem, da waren ja Leute, die waren eingemauert in der Wand. Ja, und sind dann während... Da gehen Indy und Matt gehen dran vorbei und im Hintergrund brechen aus der Wand dann Indios mit Pfeilen, so Pfeilspuckern aus der Wand raus und denkst, okay, die müssen sich also, damit das funktionieren kann, müssen sie sich hingestellt haben. Da muss jemand dann um die drumherum irgendwelche Tonklumpen modelliert haben, damit die rausbrechen können. Und natürlich abends wieder raus, weil die können ja die ganze Zeit dort nicht bleiben oder die müssen intravenös gefüttert werden. Das sind genau diese abgelutschten, lieblosen Klischees, die mich in Videospielen schon nerven und bei Filmen nerven sie mich noch mehr. Ja. Einfach nur, um noch irgendeine coole Action-Szene noch reinzupropfen, kommt dann genau diese Sache mit dem Höhlenkomplex und den Leuten, die seit 30 Jahren auf Indiana Jones warten, um ihn zu beschießen. Genau das Problem ist bei dem Film eben auch, dass diese Szenen, die haben im Prinzip einzelne Szenen entworfen und dann irgendwie lieblos aneinander gereiht. Ja. Aber das war ja geil, gerade das Geile, wenn ich zum Beispiel an Der letzte Kreuzzug denke, wo das so ganz butterweich von einer Location in die andere übergeht, von einer Situation in die andere. Es wirkt komplett fließend irgendwie, ja. Und bei Indiana Jones 4 merkst du richtig, okay, jetzt kommt der Witz, wo Indiana Jones das macht, jetzt müssen wir den Fans noch das geben, wir brauchen noch was hier, wo er dann in diesem Sumpf, im Treibsand versinkt. Genau, es wirkt alles so aufgesetzt, ja, weißt du, es wirkt überhaupt nicht, als ob sich das aus der Story entwickelt, ja. Und das ist eigentlich das, was ich dem Film am übelsten nehme. Da stören mich gar nicht so diese einzelnen Sachen, ob da jetzt ein CGI-Erdhörnchen ist oder so. Da kann ich drüber wegsehen, wenn der Rest halt stimmt, ja. Aber der Rest stimmt in dem Film halt einfach nicht. Und das ist das, was ich ihm wirklich übel nehme. Exakt, in anderen Filmen, weißt du, da hat jede Aktion folgte halt auf die da vorhergehende Aktion. Also die Story hat sich durchaus logisch aufgebaut. Exakt. Jede Setpiece, jede Szene im Kontext war das absolut logisch, dass sie als Nächste kommt. Und wer aber war bei der Kristallschädel, die Szene hättest du auch anders zusammenschneiden können, in einer anderen Chronologie. Es hätte an der Story wenig geändert. Eine Frage, die auch gerne mal an unsere Zuhörer jetzt. Wer war denn eigentlich der richtige Antagonist? Wer war denn der Bösewicht bei Indiana Jones 4? Jetzt erzählt mir nicht Kate Blanchett. Ja, sie sollte es sein. Aber es hat doch nicht geklappt. Also sie ist doch wirklich nicht, du hast doch nicht eine Sekunde gedacht, oh nein, Kate Blanchett ist zuerst am Schädel oder du hast dich nicht verfolgt gefühlt von ihr. Nee. Du hast auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie eine ernsthafte Bedrohung ist. Es ist eigentlich nichts da gewesen, wo du sagst, okay, wo ist hier eigentlich die Gefahr, außer dass sie selber zu doof sind, zu überleben. Kein Gefühl für die Gefahr, in der Indiana Jones angeblich ist. Und ich meine, sie wollte exakt dasselbe wie Indiana Jones. Also irgendwie allein das, da hakt schon für mich. Genau, wenn der Gute und der Böse irgendwie am Ende so an derselben Stelle sind, Das war eine Geschichte, die mich im Nachhinein auch dann erst so, die mir im Nachhinein so richtig bewusst geworden ist. Einfach, natürlich, wenn du so einen Actionfilm guckst, also irgendwo im Hinterkopf hast du natürlich immer drin, der Hauptcharakter kann jetzt nicht sterben, weil der muss ja noch den Film weitermachen und so weiter. Aber in den alten Indiana Jones Filmen wurde die Gefahr immerhin noch richtig vermittelt. Ne? Wenn der Indy mit der Peitsche zwischen Autoreifen hinhängt und unten am Boden entlang rauscht oder sowas, das war eben aufregend. Oder an der Seite vom Panzer. Oder im Tempel des Todes. Genau, ne? Beim vierten das Teil. War echt scary. Bei Teil 4 haben sie eben komplett aufgegeben, dass sich selbst die Helden haben sich nicht mehr oder die Hauptdarsteller nicht mehr so gefühlt, als ob die überhaupt in Gefahr sind. Also alleine hier Marion im Jeep drin, die dann einfach, ich fahre mal jetzt über die Klippe und dann springe ich dort rein. Oh, und mein Sohnemann kämpft dort auf dem hinten auf dem Auto drauf mit dem Schwert gegen eine andere Frau, aber ich fahre mal noch ein bisschen links. Also total egal, was mit einem ist, ich weiß ja, ich komme da heil raus. Ne? Als ob du so ein God-Cheat angemacht hast bei dem Computerspiel. Genau. Wenn ich mir den billigsten Kill holen will, dann sage ich einfach Kühlschrank. Also, Bums aus, Ende. Der Kühlschrank. Fand ich okay. Das fand ich auch. Das fand ich lustig. Nein, also finde ich auch nicht schlimmer, als mit einem Schlauchboot aus dem Flugzeug zu springen. Doch, das ist noch schlimmer. Auch das war schon echt ziemlich doof, muss man mal zugeben, aber der verdammte Kühlschrank, da war es irgendwie vorbei. Ich erinnere nur an die South Park-Folge. Ja. Der Kühlschrank. Also, was sollte das, Mann? Was sollte das? Es ist natürlich schon. Es ist schon. Sie haben es ein bisschen übertrieben. Das gebe ich schon zu. Also eine Atombombe im Kühlschrank überleben ist schon auch. Ja, selbst ist auch für Indy übertrieben. Aber es ist schon auch nicht ganz ernst gemeint. Das darf man dann auch nicht so überbewerten. Ja, du hast dort gemerkt, da ist wahrscheinlich vom Bild am Ende ausgegangen, weil ich finde, dass die Szene, die danach gefolgt ist, so vom Look her, war schon geil, ne? Dass Indy dort steht und der Atompilz eben da hochsteigt. Ja, aber das mit dem Kühlschrank, also natürlich war das mit dem Schlauchboot war auch schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Da muss man auch echt, das muss man einfach mal so hinnehmen, dass er es natürlich überlebt. Aber das ist genau dieser Punkt, Gregor, den du gerade angesprochen hast, nämlich dieses absolut nicht existierende Gefühl für Gefahr. Ich meine, da explodiert eine fucking Atombombe. Sag mir mal spontan irgendwas, was für uns alle bedrohlicher wäre. Aber Indy verkriecht sich einfach im Kühlschrank und überlebt auch das. Also weißt du, wenn bricht sich nicht mal was. Kühlschrank, wenn schon Jack Bauer gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, der. Oder Hugh Jackman. Ja, auch der Hugh kann Jackman. Das. Weißt du, aber also wenn selbst der Kühlschrank reicht, um eine Atombombe zu überleben, also das hätte sich Michael Bay nicht soll ich? Exakt, also da muss ich fast sogar eine Lanze von Michael Bay brechen. Ich glaube, es wäre selbst ihm zu doof. Michael Bay müsste einen Jack Bauer Film drehen, wo es um Atomexplosionen geht. Das oder vielleicht gar keinen mehr. Aber das ist nur. Ja. Nee, aber. Ja, nee, also es kommt ja neuer Indiana Jones 2011 in die Kinos. Yes. Wir sind gespannt, ob sie sehr stolz darauf sind, was sie gemacht haben, weil immerhin hat der Film scheißen viel Geld eingespielt. Oder ob sie trotzdem sehen, dass sie auch einiges hätten besser machen können. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden natürlich auch alle in den nächsten Indiana Jones rennen. Aber die Erwartungshaltung wird nicht mehr so. Die wird nicht mehr so sein. Na, du kannst nur eine Erwartungshaltung 19 Jahre aufbauen und dann so. Eben. Die Luft rauslassen. Wenn man nach 19 Jahren nicht voll abgeliefert hat, dann hat man echt verloren. Facke dich, geht trotzdem damit rein. Damit kommt man nicht durch. Wir hätten jetzt noch schade. Wir hätten jetzt noch wirklich hunderte, tausende Themen, die wir machen können. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und kommen dann mit dem Finale wieder. So, da sind wir wieder zurück. Frisch gestärkt und Blase entleert. Da ist er wieder, ja. Ganz entspannt. Bevor wir jetzt bis in alle Ewigkeiten hier weiter darüber überfinden, wir könnten es natürlich machen, aber ich glaube, dann überleben wir es einfach nicht, weil wir uns totgeredet haben. Zwischendurch noch eine Pizza bestellen, können wir das gerne machen. Ja, nächstes Jahr vielleicht. Geil, ich freue mich schon. Was ich gerade machen will, bevor wir hier abschließen, ich würde noch einfach, wir hatten ja noch mehrere Themen gehabt, die wir in Ruhe durchsprechen können. Ich würde einfach mal ein paar in die Runde werfen und gucken, welches von uns jetzt oder welches am interessantesten wäre, dass wir jetzt drüber quatschen, und das machen wir dann einfach. Also, wer ist für Matrix? Wie, wer ist für Matrix? Ja, was steht denn noch zur Auswahl? Als Thema oder ob wir den Film okay, da, okay, dann sagen wir mal Matrix. Ich habe die Regel nicht verstanden, Herr Jauch. Na gut, was mögt ihr lieber? Matrix, Terminator oder Zurück in die Zukunft? Boah, Terminator 1 oder 2, das ist für mich schon ein Unterschied. Ich würde einfach beide bequatschen dann. No? Da muss ich sagen, dann, wenn ich wählen muss, nehme ich Terminator 2. Für mich immer noch einer der besten Filme, die je gedreht wurden. Und zwar nicht nur als geiler Actionfilm, sondern einfach ein filmisches Gesamtkunstwerk, an das wenig rangekommen ist seitdem. Seitdem. Ich lasse nichts auf Terminator 2 kommen. Eddie? Ja, also da kann ich das... Diese Wahl kann ich nicht treffen. Also ich habe zu allen... Sophie's Choice. Welches Kind liebt man am liebsten? Ich habe zu allem was zu sagen. Ich kann... Wir können auch gerne die Quick-Variante machen. Wenn wir uns dann einschränken, dann reden wir über alle drei eben. Über alle drei kurz. Ja. Über alle drei, okay. Terminator 2, du hast schon damit angefangen. Ich pflichte dir bei, einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Ja, absolut. Ich finde, das ist halt irgendwie, wenn man sagt Terminator 2, finde ich unglaublich geil, kommt als Replik des anderen meistens immer, ja, sehr geiler Actionfilm für das Actiongenre. Aber ich finde, Terminator 2 hat einfach viel mehr geschafft. Also der hat irgendwie Genregrenzen erweitert. Der hat von der Bildsprache her sowieso, von der Ästhetik, natürlich Action, müssen wir nicht drüber reden. Aber auch von der emotionalen Wucht der Story, das habe ich in der Form im Actionfilm noch nicht so gesehen. Also allein die Szene, in der Sarah Connor dann drüber sinniert, dass bizarrerweise der Terminator, diese Killermaschine, der beste Vater für ihren Jungen wäre, den sie sich eigentlich denken könnte, und verlässlicher als jeder... Entschuldigung, ich weiß nicht, ob er das gehört hat, aber Trant ist jetzt gerade wahnsinnig geworden. Jetzt ist er offiziell durchgedreht. Das war jetzt der Moment. Weiter geht's. Also allein diese Szene, die wirklich eine, finde ich, sehr kluge Reflexion darüber ist, so was den Menschen ausmacht und was ihn von der Maschine unterscheidet, was Terminator 4 sehr plump gemacht hat, finde ich. Also diese, ja, der Mensch, der entdeckt, dass er eigentlich eine Maschine ist, boah, da komme ich direkt, da muss ich anfangen zu gähnen. Das ist so, schnarch, jetzt denken wir alle drüber nach, was macht den Menschen aus. Das hat Terminator 2 vor, wann, 17 Jahren, war das, 18 Jahren, wann kam der? 92 würde ich jetzt mal tippen. Weitaus intelligenter und schöner und nicht ganz so plump gemacht. Und ich meine, ey, wenn, die Musik, die erste Szene, wo der brennende Spielplatz, Alter, es war Judgment Day, gerade ist die ganze Welt zur Hölle gefahren, der ganze Spielplatz brennt. Auch da wieder wunderschön, wie einfach die komplette Erde explodiert. Ja, das ist auch einfach geil. Und dann der langsame Zoom auf den grimmig guckenden Terminator und dazu dieses Alter, kriegst nur solche Pocken auf dem Arm. Das ist einfach der geilste Film. Der Bösewicht ist geil, der T-1000, das ist mal ein Badass Motherfucker, ey. Mit dem kannst du nicht... Was der Film neben Action und Story und so alles richtig macht, ist vor allen Dingen das Pacing. Es gibt wenig Filme, die es schaffen, genau die Ausgewogenheit zwischen krassen Action-Szenen, jetzt gibt's mal wieder ein bisschen Story-Teil und Gelaber und Charakterentwicklung und so. Und in dem Film ist alles perfekt gewichtet. Es kommt nicht für eine Sekunde Langeweile auf. Keine Szene, keine Action-Szene ist... So wie, sag ich mal, was man zum Beispiel einem Bad Boys 2 vorwerfen kann, zu viel. Keine Szene wirkt, was man einem Indiana Jones vorwerfen kann, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wirkt bloß aneinandergereiht, sondern der Film ist von der ersten bis zur letzten Sekunde so aufgebaut, dass er in einem Flutsch funktioniert, ohne dass du irgendwo dich gelangweilt, genervt oder in irgendeiner Form... Ja. Schlecht fühlst bei diesem Film. Terminator 2 ist wie Muhammad Ali. Er schwebt wie ein Schmetterling, aber er sticht wie eine Biene. Er hat kein Gramm Fett zu viel. Er ist von vorne bis hinten. Der ist so straff komponiert, dass es fast summt, finde ich. Da lässt man sich so durchtragen, das ist der Wahnsinn. Also ich trage diese, also ich merke es natürlich auch, wenn ich die Filme dann dementsprechend nochmal schaue. Ich habe den zuletzt auch nochmal geschaut, weil ich mir auf HD-DVD einfach nochmal geholt habe, das vierte oder fünfte Mal jetzt zu Hause und so weiter und so fort. Und ich würde einfach diese gute Strukturierung, die der Film dann hat, einfach James Cameron da wirklich anrechnen, weil eigentlich fast allen seinen Filmen, ne, auch wenn er natürlich in den letzten Jahren gar nichts gemacht hat, wirklich. Ich sag's euch, wartet auf Avatar. Der wird alles wegblasen, ich sag's euch. Ich hoffe es, ne? Das Problem ist bei Avatar, er sagt schon selber, ihr werdet alle komplett weggeblasen werden. Und das letzte Mal hat das jemand bei Indiana Jones 4 gesagt und du weißt, wie das ausgegangen ist. Ich halte jede Wette, macht mich haftbar, wenn er rauskommt. Ich sag, der wird alles wegholen. James Cameron ist eben ein geiler Action-Regisseur und kann einfach perfekt strukturieren. Ne? Also nicht nur, dass der Film wirklich funktioniert, keine Szene ist zu viel. Jede Szene folgt der Szene, der sie folgen sollte. Die Action-Set-Pieces sind fantastisch. Also wenn Arnold Schwarzenegger auf dem Motorrad durch diesen Kanal da durchgeht und der Truck dann hinter ihm herkommt, dazu bläst dann You Could Be Mine von Guns N' Roses. Boah, Alter! Einfach so kleine Geschichten auch, wie er seine Pumpgun nachlädt, ne? Einfach dieses rückwärts rüberschwingen. Das sind so kleine Sachen, wo du denkst, oder diese eine Szene, wo er diesen Pappkarton hat, in dem natürlich den Rosen. Nicht nur Rosen drin sind, sondern halt seine Knarre. Aber die eine Rose fällt dann zu Boden und er tritt so in Zeitlupe drauf und dann beginnt so die erste richtige Actionsequenz. Das sagt so unglaublich viel. Das setzt so einen Ton für den ganzen Film. Exakt, was der Film eben auch macht und was James Cameron, dafür liebe ich ihn einfach, macht es nicht so wie bei anderen Actionfilmen, dass die anderthalb Stunden auf einen dicken Showdown hinarbeiten, sondern der Film fängt direkt mit in deine Fresse an. Die erste Szene schon, Van Damme hätte ich fast gesagt, Schwarzenegger geht in diese Bar und verprügelt alle Rocker, durchlöchert das Schlüsselbein mit einem Messer von einem, trotzdem cool mit der Musik, genau richtig abgewogen. Ja. Genau die richtige Mischung aus knallhart und irgendwie lustig, ohne dass es zu lächerlich wirkt, perfekt abgemischt und dann das Aufeinander von Anfang an, dann kommt direkt der T-1000 und es geht schon los, dieser Zweikampf, weißt du, von der ersten Sekunde hast du immer dieses Verfolgungsgefühl. Jede Sekunde kann es sein, dass der T-1000 irgendwo auftaucht und es geht wieder los. Mhm. Das ist von vorne bis hinten in dem Film so eine einzige Verfolgungsjagd quasi. Und es geht direkt am Anfang diese Szene, wo sie John Connor in der Spielhalle, wer erreicht ihn zuerst im Spielautomaten? Boah, auch da wieder eine Szene, wo man sich einfach gefreut hat als Kind, das Computerspiel im Film auftauchen. Ja. Und direkt prügeln sie sich in die Fresse, zerstören die Wände. Schürzen, Alter. Gar nicht erst lange gewartet, der Superheld und der Superbösewicht treffen erst, wie es bei Harry Potter jetzt über 8 Jahre versuchen zu strecken, sondern direkt nach 10 Minuten aufeinandertreffen. Ja. Bam! So muss es sein. Und James Cameron, der nimmt auch sowohl die Geschichte als auch jeden einzelnen Protagonisten wirklich ernst. Also der will nicht einfach nur in Popcorn Actionfeuerwerk abfeiern, was man geil findet und dann wieder sofort vergisst. Er nimmt die Geschichte wirklich ernst. Er denkt sie durch, auch mit allen Konsequenzen. Und gleichzeitig aber, genau was du gesagt hast, hat er trotzdem manchmal noch dieses Augenzwinkern. Also der nackte Arnold, der erstmal sagt, ich brauche deine Stiefel, deine Hose, deine Jacke. Die Rocker lachen erstmal, aber dann verdrischt er sie so richtig. Ja. Und dann kommt er halt raus zu Bad to the Bone, wo er dann auch im Audiokommentar meinte, dass ich glaube, ja genau, und der Cutter meinte, glaube ich, das sollen sie bitte nicht machen, weil es so ausgelutscht ist, dann Bad to the Bone bei so einer Szene einzuspielen. Aber er hat es durchgedrückt, weil er meinte, das muss sein. Und er hatte wieder mal recht. Das ist einfach eine geile Szene, wie Schwarzenegger rauskommt in dieser Lederkluft, die man jetzt auch einfach abgespeichert hat als Bild. Also man sieht es eben sehr gut. Also der Grund auch, warum eben Terminator 2 so gut funktioniert hat, war eben, es war ja, wenn du es wirklich auf den Grund runterbrichst, fast schon ein Remake von dem allerersten Terminator. So strukturell, was es angeht. Natürlich, Cameron hat die Möglichkeit gehabt, damit zu üben. Und jetzt quasi, er hatte die Grundstruktur schon da und er hat einfach gefeilt an jeder Szene, wie gut sie funktionieren kann. Ne? Dazu noch die Geschichte eben, dass er weiß, an welchen Punkten kann er irgendwas augenzwinkern dran setzen. Wenn du dir beispielsweise mal Terminator 3 dann nimmst, ja, gedreht, glaube ich, Jonathan Mostow oder sowas hier, 2000 sonst was, der hat ja quasi auch versucht, wieder exakt das Gleiche zu machen, also nochmal den Kampf zu nehmen zwischen Arnold und einem anderen Terminator. Da war es jetzt ein weiblicher Terminator. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier ist. Terminatrix. Aber die haben dort genauso versucht, dann... Genau. Die war mal mit Andreas Türk zusammen. Kleine Randnotiz. Christina Loken? Ja. Was? Ja. War das vor seinem Sexskandal auf der Brücke? Ja. Verdammt, ich gönne dem Typ einfach nichts. Und das erst recht nicht. Auf jeden Fall in der Hinsicht, der dritte Teil war ja quasi genauso strukturiert, nur da hast du gemerkt, wenn dann ein anderer Regisseur als James Cameron dran ist, die Gags, die dann dort verbaut wurden, hier, Talk to the Hand oder was auch immer dort war, ne? Das war so mehr... Also ich muss mich mal outen, ich fand den jetzt nicht so katastrophal schlecht wie viele andere. Ich fand den... Katastrophal will ich es jetzt nicht nennen, aber nicht so... Recht spät. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen und dann glaube ich auch echt erst später auf DVD. Der ist auch wirklich nicht toll. Und das Problem, was schon der dritte hatte, vom vierten mal gar nicht zu reden, den könnt ihr echt mal nehmen und sich sonst wo entschieden. Den fand ich okay. Der war mies. Der war wirklich... Auf jeden Fall, eigentlich war die ganze Geschichte nach dem zweiten auch schon erzählt. Das perfekte Ende, wie er sich da in die geschmolzene Lava, einen Stahl darunter fahren lässt, den Daumen noch nach oben vorher, wie er sagt, ich verstehe jetzt, warum ihr weint. Ja, Alter, ey, super. Das ist für einen Actionfilm, krieg ich Gänsehaut, das ist so super. Ja, allein für Magic Moment Magic Terminator Moment, ja. 2 war auch am Ende beim Showdown, wenn der T-1000 quasi erst, durch dieses Gas zu Stein... Das war schon kurz vorher eben, wo er dann festgefroren wird durch Wasserstoff. Flüssiger Wasserstoff. Ja. Und er wird quasi zu Stein, versucht noch so weiterzugehen, und merkt plötzlich, wie sein Bein stehen bleibt, aber der Wille ist trotzdem stärker. Und dann kreist er quasi sein eigenes Bein kaputt und dann geht er hin, hasta la vista, baby, bam. Und bis heute sind wir uns nicht sicher, wäre es nicht besser gewesen, wenn man ihn einfach in Steinform gelassen hätte, aber gut. Er schießt ihn, zerspringt in 1000 kleine Einzelteile und dann diese Szene, wie diese Tropfen von diesem flüssigen, was ist es, Metall oder was auch immer er ist, T-1000 Haut, wieder zusammen flüssiges sich und so langsam sich wieder zu einem großen Ganzen entwickelt. Einfach nur ein geiler Moment, weil du auch in dem Moment hast, okay, er ist immer noch nicht tot, dieser Motherfucker, er ist immer noch nicht tot, lasst uns beeilen. Nichts wie weg. Das hat hier, falls es dir noch nicht ganz klar gewesen sein sollte, wie gefährlich der Typ wirklich ist, ab der Szene war es echt klar. Es geht hier echt um alles. Ich meine, der ist echt erstarrt. Arnie hat ihm eine Kugel verpasst. Er ist in 1000 Jason Patrick, Stücke besitzt. Ja, super, ey. War doch. Jason Patrick? Robert Patrick. Ich dachte schon, hä? Sorry. Sehr strange. Ja, war schon. Und generell auch, also mittlerweile natürlich jetzt auch fast schon gewöhnlich, muss man sagen, die ganzen Morphing-Effekte. Aber damals, ey, das war eine Revolution des Action-Kinos. Sowas hast du noch nicht gesehen. Wie der Typ da, wie der T-1000 durch die Gitterschäbe geht. Ich hab dazu mal eine Frage. Der absolute Wahnsinn, Wirklich eine logische Frage, die ich bis heute immer noch in Streitdiskussionen erlebe und bis heute keine hundertprozentige Antwort habe. Und zwar, kann der T-1000... nur sich in Sachen verwandeln, die er vorher in irgendeiner Form gesehen oder berührt hat, weil meiner Meinung nach kann er das nämlich nur. Er kann nur Sachen sich in Sachen verwandeln, mit denen er in irgendeiner Form in Kontakt gekommen ist. Er kann nicht einfach von 0 auf 100 sich in irgendwas das wird zumindest impliziert, weil in dieser großen Verfolgungsszene, ne, wie sie mit dem Auto dann nachts wegfahren und er schwingt sich mit seinen Krallenarm auf das Auto und so, da bleibt ja auch so ein kleines Stückchen dann übrig und John Connor fasst das an und wirft es ihm so hinterher und er verflüssigt sich wieder und assimiliert es dann so. Und daraufhin kann er sich ja dann später am Ende auch in John Connor verwandeln und er berührt ja auch Sarah Connor mit der Nadel ganz leicht. Also ich bin mir nicht, ich müsste das vielleicht nochmal schauen, es sei denn, einer von euch oder du weißt das jetzt so spontan, aber ich glaube, das wird nicht explizit gesagt, aber ich glaube in der Tat, dass es so ist. Nee, es war die Dinge irgendwie berühren muss. Ja, Arnold Schwarzenegger sagt irgendwann, er kann sich nicht in organische Sachen verwandeln, aber halt in irgendwelche, weiß ich nicht, zusammengesetzten Sachen wie Messer, Knives und so weiter. Ja. Also ohne dass er eine Vorlage gehabt hat dafür, wie bei den Menschen beispielsweise. Es gibt ja diese Szene, wo er in dieser Anstalt ist und dann der Boden ist. Und dann aus diesem schwarz-weiß karierten Boden sich rausmorpht. Auch fiese Szene, wäre dem Bachmann das Hirn durchbohrt. Aber das kann er auch nur, glaube ich, weil er halt gerade diesen Boden sieht. Also, weißt du, was ich meine? Weil er dort mal gewesen ist vorher. Er kann quasi das spiegeln oder sich in das, was er gerade sieht, annehmen. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich auch nicht. Also ich glaube, das wird irgendwie angedeutet, dass er wirklich die Dinge mal sehen oder auf jeden Fall berühren muss. Also er kann sich nicht in so eine Bombe kann er sich nicht verwandeln, so chemische Reaktionen kann er nicht imitieren und kann sich auch nicht in so eine Nuke verwandeln, das geht alles nicht. Aber wie wir sehen, die Diskussion, die sowas alleine hier auslöst, sollte, glaube ich, auch den Leuten... Aber Irrenanstalt, die Szene, in der dann Arnold Schwarzenegger, also der gute Terminator, wegrennt und dann, wie er aus dem Fahrstuhl tritt in Zeitlupe zu diesen Glockenschlägen und Sarah Connor, die noch nicht versteht, dass er da ist, um sie zu retten, wie sie dann irgendwie mit offenem Mund in Zeitlupe so zu Boden sinkt und versucht, vor ihm wegzukrabbeln und er läuft ihr einfach hinterher und sie denkt, er will sie jetzt töten. Das ist so eine dichte, emotionale Szene. Das ist einfach, Terminator 2, ganz im Ernst, super Film. Also losgehen, gucken, wer es wirklich noch nicht geschaut hat. Kaufen, gucken, sonst was machen. Ja, aber gibt das denn sowas überhaupt? Leute, die den noch nicht gesehen haben? Leute, die haben Episode 3 noch nicht gesehen. Und das werden immer mehr, glaube ich. Outet euch, Freunde! Um da die Brücke zu einer anderen großen Action-Serie zu schlagen, die von vielen vielleicht, wahrscheinlich eher nicht als das Terminator der Neuzeit bezeichnet wurde. Na gut, nicht ganz so, aber das war ein Film, wo ich mich auf Sequel, glaube ich, wie auf kein anderes gefreut habe, weil der erste Teil so gut gewesen ist. Das war Matrix. Man muss einfach sagen, bei Matrix, das ist einer der wenigen Filme, wo die Nachfolger es geschafft haben, sogar dem ersten Teil im Nachhinein zu schaden. Das ist selbst bei Star Wars nicht passiert, weil du hast deine Urtrilogie und die hast du in deinem Herzen und das ist cool. Die auch bei noch Indiana super. Jones. Ich finde die ersten drei Teile immer noch gut, egal wie beschissen der vierte ist. Aber Matrix ist durch die Nachfolger schlechter geworden. Ja, und das ist echt traurig. Also Matrix 1, wenn es nur Matrix 1 gibt, wäre einer der besten Actionfilme, die es gibt. Ja, und würde heute auch noch. Wäre auch heute noch. Ist auch von Effekten und allem super geil. Also da gibt es nichts auszusetzen. Aber dadurch, dass da gewisse Geschichten erzählt werden, wo du dir Gedanken drüber machst, welchen Sinn das hat, die dann mit den zweiten und dritten Teilen angeblich beantwortet werden sollen, wird alles ad absurdum geführt. Ja, absolut. Ich finde, ich glaube auch nicht daran, was ja halt immer wieder behauptet wird. Ich kann es auch nicht beweisen, das Gegenteil nicht, aber ich glaube auch nicht daran, dass die Story von vorne bis hinten so schon feststand, durchkonstruiert war. Wenn man sich allein mal, das ist ein ganz kleines Detail, aber so das Artwork, das Cover-Artwork der ersten DVD anguckt, da gibt's auch noch nicht diesen Grünfilter in der Schrift und im Bild, da ist alles. Genau, und später ist ja Teil 2 und 3, sobald die in der realen Welt spielen, Quatsch, in der Matrix und nicht in der realen Welt, haben die alle diesen Grünfilter. Macht ja, das ist ja dieser Matrix-Look. Und der war im ersten Teil noch nicht so ausgearbeitet. Und ich glaube das einfach nicht, dass sie von vornherein schon wussten, wie sie die Geschichte beenden. Was ich schon sehr merkwürdig finde, eben, wenn man wirklich dann die nächsten beiden Teile da dran packt, verglichen mit dem ersten. Der erste ist eben für sich genommen ein richtig gut schlüssiger und in sich funktionierender Actionfilm. Und auch hier, da hätte man einfach Schluss machen müssen. Genau, ne? Also einfach die Sachen, die damals abgefeiert wurden, das waren eben Konzepte, die jetzt noch nicht so tausendfach durchgekaut sind, ne, wo sich die Wachowski-Brüder bei Animes und sonstigen Vorlagen da bedient haben und die zu einem eigenen Gemisch zusammengebaut haben, mit einzelnen Szenen, die auch wirklich dann cool verbaut sind, also wenn Neo das erste Mal lernt, Karate zu machen. Der Kampf mit Lawrence Fishburne ist super geil. Ja. Solche Geschichten. Und wo vor allem ist ja, es fängt als stinknormaler Film an und es baut immer weiter auf und es wird dann immer größer und so, und dann gegen Ende hin, wenn Neo einfach durch die Luft fliegt, ne, du fühlst, das ist die Progression, die dort angekommen ist. Ist ähnlich, wenn man es jetzt vergleicht mit solchen Spielen wie Infamous beispielsweise, ne, du fängst als Normalo an und am Ende bist du eben der durch die Luft fliegen kann, so begleitet dich der Film, ne, und erzählt nebenbei eine richtig coole Geschichte. Sieht geil aus. Problematisch ist es eben, der erste Film endet damit, dass Neo wegfliegt aus dem Bild. Und ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt wissen wir alle, dass die alles können. Mhm. Wie wollen wir den Film weiter aufbauen? Das ist dann komplett in die falsche Richtung dann eben gegangen. Mich interessiert nicht wirklich, wie es außerhalb der Matrix aussieht, ehrlich gesagt. Diese ganze Science-Fiction-Experte. Matrix wurde ja immer mehr zu einem Science-Fiction-Film. Diese ganzen Raumschiffe und die ganzen anderen Typen und so. Das hat eigentlich interessiert. Was man geil fand, war am Anfang, wie hieß die Tante? Trinity, als sie dann da am Anfang wegrennt vor den Agents und so, und diese ganzen Szenen, durchs die in der Fenster Matrix springt. Wo so ein reeller, von einem einigermaßen reellen Background das stattgefunden hat, das war geil. Aber als es dann irgendwie mit Raumschiffen und Riesenrobotern und irgendwelchen Laser-EMPs und es ist völlig in eine andere Richtung gegangen, als ich mir das gewünscht habe, wurde immer abgefahrener und konfuser, und der Architekt und mit seinem pseudo-intellektuellen Geschwätz, was im dritten Teil quasi überhaupt nicht mehr aufgegriffen wird, dann du bist der Auserwählte, du bist aber der 180. Auserwählte, und und dann, dass sich einer in die Matrix einklingt, das wurde dann auch nicht mehr so richtig aufgeklärt. Also es war alles so ein Wischiwaschi und sie haben sich komplett in ihrem Universum verloren. Absolut, völlig verzettelt. Die haben unglaublich viele Fragen aufgeworfen, die auch, also ich fand zum Beispiel den zweiten nicht ganz so schlecht wie viele andere. Ich weiß, dass er eigentlich schlecht ist, aber mir hat er irgendwie trotzdem enttäuschend würde ich am ehesten sagen. Man hat natürlich extrem hohe Erwartungen gehabt, die wurden nicht erfüllt, aber ich war auch nicht völlig entsetzt. Ich fand zum Beispiel die Verfolgungsjagd, diese 17-minütige auf dem Highway, den sie extra nachgebaut haben, da 4 Kilometer, das war schon geil. Also ganz, das war schon cool, das gucke ich mir gerne an. Da um auf die Action-Szenen da nochmal drauf zu sprechen zu kommen, also das ist das, was eben dann nochmal hochgedreht wurde. Im zweiten Teil eben, du hattest längere Action-Szenen, größere, die Verfolgungsjagd auf der Autobahn, den Burly Man Fight, glaube ich, wie man den so nennt, wo er auf einmal gegen 1000 Agent Smiths dann kämpft. Viel zu lang. Da merkt man eben auch das, was ich vorher schon angemerkt habe, was war, glaube ich, bei Indiana Jones eben, dass du dort keine Gefahr mehr für die Helden gesehen hast, ne? Du wusstest eben, Neo und die Leute hauen die eben jetzt zum Klump, ne? Okay. Und wenn sie ihn überwältigen, dann fliegt er halt einfach weg. Eben, es ist eben Neo, ne? Und dementsprechend dadurch, dass sie lang waren, das Gewicht fehlte irgendwie, da war so ein kleiner Tacken, wenn es ein bisschen kürzer und knackiger gewesen wäre, dann wäre es cooler. Ich fand aber zum Beispiel das Finale eben mit dem Architekten, das war halt unglaublich kryptisch. Also man musste sich durchlesen auf irgendwelchen Fanseiten, was er gesagt hat, zu raffen, was jetzt eigentlich der große Twist am Ende von Teil 2 war. Ich fand den Twist als solchen aber wiederum ziemlich gut. Also, dass du da erfahren hast, dass es quasi, dass Neo eine Art irgendwie Anomalie ist, ein Systemfehler, der immer wieder auftritt. Ein Reset, der immer mal wieder gemacht werden muss. Das ist schon ein sehr geiler Twist, den man auch so hat nicht kommen sehen. Der wirft aber natürlich auch unglaublich viele Fragen auf, beziehungsweise der hat sehr viel Potenzial, um wirklich zu einem überraschenden, absolut atemberaubenden Finale zu führen. Aber dann werden diese Fragen im dritten Teil, also den fand ich echt unter aller Sau, die werden halt überhaupt nicht beantwortet. Allein, weißt du, Neo am Ende von Teil 2 liegt er ja wie komatös auf der Trage da, und Agent Smith im anderen Körper liegt neben ihm. Weißt du, und Neo ist in dieser komischen Zwischenwelt gefangen. Weißt du, und in der echten Welt hält er ja noch diese Wächter auf, weil er auf einmal seine auserwählten Fähigkeiten, der stoppt doch in der echten Welt auch die angreifenden Wächter. Und du dachtest, Alter, wie geht das? Ist das jetzt auch eine Matrix? Ist die echte Welt gar nicht die echte Welt? So, weißt du, die geilsten Theorien. Und in Teil 3 sagen sie halt einfach, naja, mein Gott, er ist halt der Auserwählte, er ist Neo. So, damit ist das ganze Ding abgehakt. Das hatte so viel Potenzial zu einer wirklich intelligenten, vielschichtigen Geschichte. Und diese wirklich kitschige, halt einfach, theatralische Sterbeszene von Trinity. Da hat das ganze Kino gelacht, und zwar zu Recht, muss ich sagen. Ich wusste auch, die war einfach so schlecht, scheiße. Die war aufgesetzt, die war unglaubwürdig, die war auch schon mit Anlauf genommen, also du wusstest ja, es wurde ja schon zehnfach von 10 verschiedenen Leuten prophezeit, und auch dann so, oh ja, kannst du sie jetzt retten, wir wissen, du bist traurig, blablabla, kannst du jetzt bitte deinen einstündigen Kampf mit dem Agent haben und so, fand ich eigentlich schon wieder ganz geil, wo dann die ganzen Mr. Smith oder wie die heißen, Agent Smith, da rumstanden und so, aber ja, nee, Das also, hatte aber gerade der Endfight, finde ich, der hatte auch ein bisschen was von Dragon Ball. Irgendwie, also, ja, es war also komplett Dragon genau Ball. Genau das, was man meint, dieses fehlende Gefühl der Gefahr. Also bizarrerweise war der letzte wirkliche Endkampf ja noch epischer und noch krasser als alle anderen davor, aber genau dadurch. Also ich konnte das auch echt nicht mehr richtig ernst nehmen. Wenn die sich gegenseitig 40 Meter in die Luft schrauben, dann schmeißt der eine den anderen 3 Kilometer, dann kommt er zurück und ja, es ist jetzt halt ein großer Fight, aber ich sehe lieber wie eine Faust richtig, weißt du, auf eine andere kracht. Um das mal ganz kurz an einem perfekten Beispiel auch innerhalb von Matrix zu verdeutlichen, what's cool and what's not, ist nämlich dieser übertriebene Endkampf mit Agent Smith. Ist nicht cool. Was geil war, war in Matrix 1, wo sie im U-Bahn-Schacht kämpfen. Ja, geil. Und er die Faust stoppt am Hals und er dann nur die Hand ausstreckt, die Handfläche ausstreckt, Neo, und dadurch den Agent wirkt, weil er genau mit den Fingerspitzen an den Kehlkopf noch rankommt. Das ist so ein kleines, subtiles Ding, wo ich bin super Martial-Arts-Fan, interessiere mich super für Kampfsport und den ganzen Gedöns und ich fand's super geil. Das war ein Smart, weil ich sowas noch nicht kannte aus irgendeinem Kung-Fu, dieses Fing. So, weißt du, damit habe ich in dem Moment nicht gerechnet, es war geil. Und im dritten Teil haben sie einfach nur brachial, ey, wir schleudern ihn statt 10 Metern hoch, 40 Meter hoch und bigger, better, louder, more, aber es war einfach nicht diese Subtilität, dieses Geile, die Cleverness hat gefehlt. Und genau das, was du gesagt hast, die echte Welt, die hat einfach keinen Schwanz interessiert. Ja. Also das nicht nur die Geschichte, also der zweite Teil fängt an, du siehst erstmal eine Stunde lang, wie Zion aussieht. Hätte auch wirklich cool werden können. Endlich sieht man, wie Zion aussieht, die letzte Zuflucht der Menschen. Aber dann ist es halt so... Das ist eine scheiß Grotte. Ja, es ist eine scheiß Grotte und die sieht noch nicht mal cool aus. Das kennt man aus 1000 anderen Science-Fiction-Filmen. Also am Ende von Teil 3 laufen die in diesen Walkern rum und halten die Wächter ab. Irgendwie, das könnte aus jedem x-beliebigen Anime sein. Das war nicht cool, das war nicht innovativ, das hat man schon 1000 Mal gesehen, dann kommt EMP, dann fallen die alle zu Boden, alles ist grau und braun und das interessiert, also dass die Macher nicht gerafft haben, dass wir deswegen nicht in den Film gehen. Wir wollen nicht sehen, wie es in Zion aussieht, interessiert mich nicht. Ich will sehen, dass in der Matrix, dass da geile Kämpfe abgezogen werden, dass sie verdammt nochmal einen ordentlichen Charakter dass du da vernünftige Reaktionen oder so aus mitbekommst. Ja. Das war das Coole auch am ersten Teil, wo du einfach die drumherum stehen, die da auf einmal. Für die ist es natürlich, die haben ja keine Ahnung, was dort passiert. Ne? Das ist, als ob du da in echt irgendetwas sehen würdest. Und das fehlt natürlich komplett, wenn du dann nur Agent Smith und Neos dort herumfliegen siehst. Also vor allem diese im letzten Teil, dieser Angriff auf Zion, der, ich weiß nicht, wie lange der gedauert hat. Gefühlte 2,5 Stunden. Wo du auf einfach dann weißt, okay, ich weiß, was ihr jetzt hier machen wollt, aber lass uns die Zeit doch einfach nicht verschwenden, lieber Regisseur. Ich möchte mir das eigentlich jetzt nicht angucken. So voll mit Klischees. Wisst ihr noch dieser Kampf, wo dann dieser Junge, der es nie auf die Reihe gekriegt hat, der von allen gehänselt wurde, aber erst dann derjenige, der in den Kampfroboter steigt und dann die Welt rettet. Also sorry, was soll das denn? Erspart uns doch einfach diese Kacke. Und überhaupt, also ich müsste den dritten, glaube ich, nochmal gucken. Ich habe jetzt nicht alles so präsent. Aber irgendwie, ich glaube, das Ende vom Lied war einfach so die Aussage, ja, gut und böse heben sich jetzt irgendwie gegenseitig auf, oder was? Also Neo gegen Smith und die heben sich gegenseitig auf und alles ist wieder gut. Alter, und dafür gucke ich mir 3 Matrix-Filme an, wegen so einer Wischiwaschi-Aussage. Ja. Da muss ich sagen, Was ich sehr lustig fand, ist, wenn sich jemand eines der 1000-fach extensiven DVD-Sets mal gekauft hat, die rausgekommen, teilweise sogar mit Neo-Büste oder sowas mit dabei. Die haben ja Audiokommentare mit draufgetan auf die DVDs. Einerseits von Leuten, die Filme mögen und andererseits von Leuten, die Filme hassen. Was ich aber wieder gut finde. Was ich dann sehr lustig fand. Also du hast quasi deine eigene Mystery Science Theater Spur, wo Leute dann sagen, schau dir das mal an, das macht absolut keinen Sinn. Und sowas, so Filmkritiker. Das ist auf den DVDs drauf. Das ist auf den DVDs drauf. Ich muss mal zu Hause gucken, ob ich das habe auf meinen DVDs. Ich muss mal gucken. Also wie gesagt, es gab tausende Editionen. Ich weiß nicht, bei welcher was dabei ist. Fast noch schlimmer als bei dem Matrix-Film. Diesem durchsichtigen Plastik-Case mit Büste da irgendwie. Genau, den ich mir damals auch für billig Geld geholt und dann einfach verkauft habe, weil ich die Audiokommentare geguckt habe, weil das so willst du ja nicht im Schrank haben, so ein Mutantenbiest. Ja, auf jeden Fall, Matrix war echt quasi damals, der erste Teil war 99, glaube ich, sage ich mal so gut gelaunt, 99, glaube ich. 97, 98, 99, ich glaube, es war 99. Auf jeden Fall war Matrix 1 war so der erste Film des neuen Jahrtausends. Der hat irgendwie, ab Matrix war nichts mehr ganz genauso, wie es vorher war. Das muss man dem Film lassen, also absolut. Actionmäßig hat Matrix 1 neue Maßstäbe gesetzt, ja. Es war der erste Film, der vor allem auch die DVD quasi eingeführt hat. Ne? Es war der erste Film, den jeder als DVD zu Hause hatte. Stimmt, musste. Ja, und ja, eben Bullet Time. Also mittlerweile Bullet auch Time sehr, sehr vom Max Payne geklaut, und ja, vom Blade geklaut tatsächlich. Oder vom Blade. Muss man an der Stelle sagen, viel Matrix hat viel Ruhm eingeheimst für diese Pistolenkugel-Szene, die aber davor schon in Blade leider in schlechter, aber von der Idee her in exakt genauso umgesetzt wurde als wie heißt der, der den Bösen spielt? Steven Dorff. Steven Dorff im ersten Teil auf Wesley Snipes schießt. Und oder umgekehrt, ich weiß gar nicht mehr. Und dann weicht er auch dieser auf ihn fliegenden Kugel in Zeitlupe aus. Ja, wobei, auch also überhaupt viele der Action-Szenen, die in Matrix verfeinert und verbessert wurden, sind in Blade in einer ähnlichen Form schon spektakulär zelebriert worden. Blade kriegt zu wenig Credit, muss ich sagen, Blade 1 für die Action, die etabliert hat, meiner ganz Meinung nach. Das ist schon mal eine Aussage. Das ist wirklich eine Aussage. Ich finde Blade 1 auch echt kacke, Entschuldigung. Aber anderes Thema. Ich finde aber hier, von wegen Bullet Time, das ist so eine Sache, das nervt mich auch so ein bisschen, weil alle immer sofort Bullet Time schreien. Zeitlupe ist nicht gleich Bullet Time. Also mittlerweile immer, wenn es Slowdown gibt, schreien immer alle sofort reflexartig Bullet Time, aber nur weil eine Szene langsam abgespielt wird, ist das keine Bullet Time, weil dann hätten wir die schon seit 30 Jahren. Der Protagonist muss quasi in Normalgeschwindigkeit bleiben, während der Rest langsam ist. Ist das Bullet Time, ne? Oder wie? Naja, also das Besondere an dieser berühmten Bullet Time Szene von Matrix 1 auf dem Dach, Neo, ne, wie weicht aus diesen beiden Kugeln, war ja wirklich, dass sich in der Tat die Kamera um diese gesamte Szene dreht, während in Zeitlupe er einem Objekt ausweicht. Mhm. Dass die Kamera eine normale Geschwindigkeit hatte. Genau, und das in der Form hast du in der Tat noch nicht gesehen. Das hat wirklich wie wir es heute kennen, Matrix erfunden. Also von daher, alle schreien immer sofort Bullet Time, aber eben Zeitlupe ist nicht gleich Bullet Time. Das muss man ihm mal zugute halten, das haben sie schon echt erfunden. Stimmt, es war auch nicht die einzige Szene. Ich glaube, ich habe das damals auch im Making-of gesehen. Am Anfang, wenn Trinity diesen Jump-Kick im allerersten Teil macht, ne, die springt ja in die Luft und bleibt quasi, als ob sie in der Luft hängen bleibt. Und da dreht sich die Kamera eben um sich, was im echten Leben eigentlich nicht möglich wäre. Ich glaube, die haben es irgendwie so gemacht, dass die dann so eine Art Kamerering um sie drumherum gehabt haben, der dann eben sehr nah dreieinander ausgelöst hat. Das ist so auf einmal, als ob so eine ganz schnelle Kamerafahrt hat. Also später auch in schlechten Videos von Coolio oder irgendwelche solchen Geschichten. Ja, das ist ja genau das Ding. Also mittlerweile siehst du, wie Bullet Time auch in ukrainischen Musikvideos. Das ist nicht mehr so ganz cool, aber trotzdem bei aller Matrix-Enttäuschung, das haben sie wirklich eingeführt und das hat man in der Form auch echt noch nicht gesehen. Und also auch von daher, in jedem Film oder in jedem Verarsche auf YouTube oder so wird die Szene verarscht. Also ja. Es gibt, glaube ich, keinen Filmeffekt, der öfter verarscht wurde als Bullet Time von Matrix. Was aber auch wieder dafür spricht, wie wichtig und wie gut er eigentlich war. Ja. Aber schon mittlerweile so eine Bullet Time-Sequenz als Verarsche ist schon, muss man mittlerweile echt können. Also einfach nur die Bullet Time verarschen, da gähnt man mittlerweile. Aber gut, wer die Filme seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat und auch wirklich immer noch dann denkt, die Dinger sind scheiße, den ersten Teil kann man sich wirklich immer noch geben, ist immer noch ein super Absolut. Film. Absolut, großartiger Film. Also, lasst uns zum letzten Thema kommen. 1,21 Gigawatt? 1,21 Gigawatt? Dog! Great Scott! Ja, ihr ahnt es schon, um welchen Film es geht. Save the best for last. Also, jetzt geht es um Back to the Future. Zurück in die Zukunft. Wie ich mal proklamiert habe auf der Sendung, der beste Film aller Zeiten. Ja, also, und da hast du auch recht. Und damit können wir eigentlich den Podcast jetzt beenden. Nein. Zurück in die Zukunft 1 war einer der ersten Filme, die mein Vater aus welchem Grund auch immer auf VHS hatte. Ich muss dazu sagen, meine Eltern leben getrennt. Ich war dann immer am Wochenende bei meinem Vater. Und da wurde dann, weil mein Vater Langschläfer ist und mit wie alt war ich da, als er rauskam, 85, 6, 7 oder irgendwie so, steht man als Kind am Wochenende extrem früh auf, um Zeichentrickfilme zu gucken. Ha, ich weiß genau, was du meinst. Ja, nicht mehr so wie heute, wo man dann eben das nutzt, um auszupinnen, sondern man schläft, man wacht vor seinen Eltern auf, also guckt man VHS. Und in dem Fall Zurück in die Zukunft und ich habe, und das ist kein Witz, jedes Wochenende Zurück in die Zukunft. Ich weiß auch nicht, was es ist, dass ein Kind, dass man als Kind ohne Probleme das nochmal gucken kann und den gleichen Spaß empfindet. Ich habe Zurück in die Zukunft, da war bis zu meinem 12. Lebensjahr, glaube ich, 35 Mal oder so gesehen. Und seitdem nicht mehr ganz so oft, aber ein, zwei Mal im Jahr mindestens. Jedes Mal, wenn er läuft, schaltest du den einfach jedes Mal ein wieder. Zurück in die Zukunft ist auch so einer der Filme, ähnlich wie bei mir noch Big Lebowski oder Pulp Fiction, die ich ohne weiteres einfach im Hintergrund laufen lassen kann und irgendwas anderes mache und mich einfach freue, wenn ich ab und zu mal hochgucke. Ah, da sind wir gerade, alles klar. So nach Motto, ja. Zurück in die Zukunft 1 ist perfekt. Ist perfekt und das Tolle ist, dass der zweite Teil das Niveau hält, finde ich. Natürlich ist er nicht mehr, das Besondere ist nicht mehr da, weil das war mit dem ersten Teil, aber er führt so viel geile Sachen ein. Die ganze Zukunft ist auch heute noch super dargestellt. So viele Hinweise und Chapeaus zum ersten Teil. Ich bin gleich fertig, dann könnt ihr. Und der dritte Teil flacht deutlich ab. weil er im Prinzip ein lauer Aufguss vom zweiten ist. Also da werden dann nur noch meiner Meinung nach die Running Gags abgefeiert. Man guckt ihn einfach mit, weil er einfach genauso viel Spaß macht und noch in die gleichen Leute sind und so. Er gehört auch dazu. Er gehört einfach so dazu. Er ist dann eben so wie die letzten 30 Seiten von Herr der Ringe, die liest du dann halt auch noch. Aber der erste Teil sensationell, der zweite Teil super, weil auch nochmal die ganzen alten Szenen nochmal neu besucht werden. Das ist so super einfach gemacht. Mhm. Er bietet so viel jedes Mal, wenn du denkst, also der hat so viele Ideen, die reichen für 3 Filme eigentlich. Und ich liebe Zurück in die Zukunft und ich lasse auf diese Trilogie nichts kommen. Ja, absolut. Und wir alle warten immer noch auf das Hoverboard. Da warten wir alle immer noch drauf, auf dieses scheiß Hoverboard, mit dem es wir es sind nur noch 6 Jahre. Geil, dann kommt das super. Hoverboard. Was, die haben ja schon die Schuhe rausgebracht, ja? Ja, schon. Von Martin im zweiten Teil. Ja. Leider haben die keine Powerlaschen, dass die von alleine sich zu machen, aber komm die noch, sehen immerhin so crappy aus wie im Film. Aber mir ging es da wirklich sehr ähnlich über dir hier, Eddie. Ich hatte jetzt die VHS nicht zu Hause, aber zu der Zeit damals, mein Onkel war sehr früh in die ganze VHS- und Videokassettengeschichte eingestiegen und der hat immer die neuesten Filme da gehabt und aus der Videothek immer alles ausgeliehen und irgendwann hat er in seinem Kontingent damals auch eben Zurück in die Zukunft gehabt. Ne? Und wenn ich ihn dann immer besucht habe, dann habe ich, was gibt's denn hier für neue Filme und so weiter, Zurück in die Zukunft angeschaut und ich weiß nicht, ob er mich beim ersten Mal so geflasht hat, aber ich habe ihn danach auch wirklich immer wieder Ewigkeiten immer wieder reingetan und bis ich den wirklich damals auswendig sprechen konnte. Ja, ne? Also gerade als Kind, ich kann das völlig... Alleine, unglaublich, alle Szenen sind super, die dort drin. Ja. Du wolltest wie Marty McFly sein, du wolltest mit dem Skateboard dort herumfahren. Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen wegen dem Scheißding. Ey, ja? Allein die erste Szene, die erste fucking es Szene. Es ist scheiß BMX-Rad von E.T. So, es ist einfach so, Skateboard, geil. Ja. Mhm. Allein die allererste Szene, wo du siehst diese Uhren am Anfang, ne, klick, klack, und da ist auf einmal Marty mit der Gitarre in der Hand und geht an diesen riesigen Verstärker. Ne? Schaltet das Ding ein. Und wird weggeblasen vom Verstärker. Mir gefällt auch der zweite echt noch am besten, muss ich sagen. Also von allen dreien am besten. Ich finde den irgendwie am sympathischsten. Ich finde auch diesen Entwurf der Zukunft eben, ne, Stichwort Hoverboard und all sowas. Da ist so viel Liebe zum Detail drin, das ist so verspielt, aber nicht albern dabei. Das gefällt mir extrem gut. Nee, der zweite ist so herrlich absurd einfach, ne? Das ist, wie du dir dann, wie so häufig du es bei Filmen hast, die mittlerweile schon einen Tacken älter sind, wie man sich die Zukunft vorstellen würde, ne? Und das einfach so absurd nochmal übertrieben. Ja. Und die Filme sind ja keine ernsthafte Angelegenheit. Du merkst eben, dass da Zeug dahinter steckt. Und einfach, wenn die Hoverboards dort auftauchen und die Szene replizieren aus dem ersten Teil, was ja einfach auch so sich geil angeboten hat, was du eben meintest, wo dann die alten Locations besucht werden, ne? Das ist einfach auch als einen, der die Filme in- und auswendig kannte und auf einmal von einem anderen Blickfeld sehen das aus. Das ist so clever, das ist das Geile bei Zurück in die Zukunft. Es ist wie ein LucasArts Adventure, wo du ständig neue Sachen entdeckst. Also ich behaupte, man kann heute noch alle 3 Teile finden und du findest immer noch ein kleines Detail im Hintergrund, eine Anspielung oder irgendwelche kleinen Hinweise auf die anderen Teile oder so. Es ist einfach so clever. Es sind so viele lustige Anspielungen auf dieses ganze Thematik. Also damals habe ich es noch nicht gerafft, dass der Hund Einstein heißt. Ja, heutzutage macht es vollkommen Sinn. Ja, aber die Libyen. Ja, die Libyen. Oh. Sie haben mich gefunden. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden. Ja, ja, also es sind so viele kleine schöne Details in diesem Film. Ja. Ich gerade wo wir drüber reden, ich werde jetzt nach Hause gleich gehen. Feierabend machen. Ist schon echt gut. In die Zukunft gucken. Na schön, Biff, aber Sie vergessen eine Sache. Was zum Geier ist denn das? Und generell auch wieder erste aufhört, genau. Dass er nochmal zurückkommt. Und Marty, irgendwie Katastrophe. Und dann fliegen sie halt zurück in die Zukunft. Ich als Kind, das war für mich der schlimmste Cliffhanger. Ich dachte, es gibt's doch nicht, dass der Film jetzt aus ist. Ich will sofort und jetzt und hier auf der Stelle wissen, wie das weitergeht. Alter, wir müssen in die Zukunft. Da ist irgendwas ganz furchtbar schiefgelaufen. Das war für mich, das war so der Inbegriff des Cliffhangers. Der hat mich extrem geprägt. Das ist so geil konstruiert und komponiert. Du willst da schon wissen, wie es weitergeht. Robert Zemeckis. Ja, unglaublich. Guter Mann. Und jetzt macht er The Polar Express und solches Zeug. Das Einzige, was man einwerfen kann, ist, also ich sehe da auch wirklich sehr locker drüber hinweg, so von wegen Logiklöcher und so. Also dass Marty McFly irgendwie, dass quasi eher genauso aussieht, als er später geboren wird, wie der Mann, den ihre Mutter damals getroffen hat. So ganz komisch, an den sich dann auch komischerweise später niemand mehr erinnert, dass mal dieser junge Typ da auf der Bühne Rock'n'Roll gespielt hat und so. Das sind so Dinge, also wenn man jetzt echt irgendwie Smart-Ass sein, kann man das rausnehmen. Aber in dem Fall, da pfeife ich auch drauf. Es ist mir völlig egal. Vor allem, wenn du irgendwas mit Zeitreisen hast. Ja, wie das Zeitreisen funktionieren, sind, ist ja nicht wirklich festgelegt in der Form. Ne? Allein durch das Foto, wo die Leute dann verschwinden nach und nach. Dafür ist es auch noch sehr nett gemacht. Der dann wirklich auch, ja, okay, kann man drüber reden, aber machen wir nicht. Ich mach schon vor, der Vater irgendwie sieht irgendwann, dass sein Sohn mit ein paar Jahren genauso aussieht wie dieser eine Typ, der ihm geholfen hat, den seine Mutter auf dem Abschlussball irgendwie mit dem sie darum gemacht hat. Da würde ich mich schon wundern, was da los ist. Lass uns doch mal zum Abschluss einfach mal unsere Lieblingsszenen aus den Zurück in den Zukunft-Film zitieren. Einfach, ich sag einfach nur, oh la la. Oh la la? Oh la la. Das ist schon, mir fällt auch keine bessere rein. Ja. Die ist schon echt sehr gut. Ja? Oh la la. Hast du ihm gerade die Brieftasche geklaut? Ich glaube, er hat ihm die Brieftasche geklaut. Ey, er hat deine Brieftasche geklaut. Ich glaube, er hat ihm die Brieftasche geklaut. Für mich ist immer noch 1,21 Gigawatt. Marty, es kann ja sein, dass man 1986 das in jeder Apotheke kaufen kann. Aber 1955, da müsste man schon wissen, wo ein Blitz einschlägt. Ja, auch sehr gut, aber Olala finde ich irgendwie... Olala ist großartig. Olala. Eine leichte Pepsi, ohne zu bezahlen? Ja, nee, schon sehr, sehr, also da lasse ich auch echt nichts drauf kommen. Hoverboards sind Magic Moment auf jeden Fall. Hoverboards bis heute eine der geilsten Filmerfindungen, die ich würde so gerne eins fahren. Jetzt. Sofort. Weißt du, wir fliegen schon wieder zum Mond und so. Was will ich auf dem Mond? Ich will ein scheiß Hoverboard haben. Können die da nicht forschen? Mal daran, kann nicht endlich einer dieses scheiß Hoverboards rausbringen? Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann nicht sein, dass wir das nicht hinkriegen, oder? Eben. Verdammt. Wir schwelgen jetzt alle in seliger Erinnerung an die Filme und wünschen uns unsere Hoverboards hierher. Jeder fand Johnny B. Goode damals geil. Und der DeLorean einfach, wie fucking geil sieht diese Karre aus. DeLorean. Was ist das? Ist das die geilste Zeitmaschine, die es überhaupt gibt? Ich meine, davor gab es diese From the Time Machine, dieser komische Riesenventilator, auf einem Santa Claus Schlitten aufgebaut wurde. Ja, und da kommt einfach fucking DeLorean, die Türen, als das Ding in Eis komplett war. Die Dinger da hochgehen, hallo, geil, was geht an? Ja, auf jeden Fall. Ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan. Die brennende Reifenspur noch, das ist das auch so ein Bild, ey, das ist so super. Die Szene, wo er, Darth Vader vom Planeten. Vom Planeten Vulkan, der Walkman in dem Moment, geil. Wie cool war ein Walkman damals? Hallo? Ja, natürlich. Van Halen stand drauf, glaube ich, ne? Ach, schön, es ist einfach... Einfach auch, so viel. Biff ist super. Biff ist geil. Biff ist auch großartig. Dieser Name. Dieser blöde Trottel. Hallo, aber Biff? Der ist super. Biff, ey, wirklich Biff. Kann ein Bösewicht cooler heißen als Hallo. Biff? Hallo, talk. Ja, McFly, du jemand Missfliege. Zu Hause, McFly. Du feige Sau. Ja. Im Englischen sagt er übrigens, you're a chicken. A chicken, ja. A chicken. Da kann man auch sagen, die deutsche Synchro, wie bei vielen Sachen, auch großartig. Ja, damals war... Ja, mittlerweile Synchros auf jeden Fall abzulehnen, aber 80er-Jahre-Synchros immer. Ja. Müssen sein. Ich glaube, ich werde niemals McFly, Goonies im Original gucken. Sie sind eine Null und sie werden immer eine Null bleiben. Ihr Vater war eine Null und sie sind auch eine Null. Ja, sehr schön, sehr schön. Strickland. Ja. Egal, aber bevor wir ohne Ende hier weitermachen, würde ich sagen, lass uns das mal hier zu Ende bringen. Ich hatte Minuten. Den verrücktesten Traum. Ich dachte, ich bin im Jahre 2015. Nein, jetzt bist du... Nee, wie? Ich dachte, ich bin... Ach, egal, ich krieg's nicht Jetzt bist du wieder im guten alten Jahr 1900. 1955. Was? 1955? Kelvin? Wie, Kelvin? Ja, stand auf deiner Unterwäsche. Aber eigentlich auch, an der Stelle muss man ja mal sagen, fragwürdig, weil die Mutter ist schon geil, es ist der Sohn. Aber ja, Thompson, heiße Schnitte. Also. Aber auch damals, man hat die Brisanz der Szene noch nicht ganz erkannt als Kind. Als Kind noch aber nicht, mittlerweile aber heutzutage ein bisschen muss man sagen, unangenehm. Und heute macht sie einen auch ein kleines bisschen... Ja. Genau das Wort ist, was hier. Okay. Mich, ja. Wir machen jetzt Schluss. Also danke für alle, die bis hierhin zugehört haben. Und es hat uns hier in der Runde schon mal viel Spaß gemacht, einfach mal über ein anderes Thema zu labern, als immer wieder Games und... Seht ihr, wir sind gar keine Nerds. Genau. Nicht. Wir mögen auch zurück in die Zukunft. Das können ja nur gute Menschen sein. Also danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Wenn euch mal unser Noise Experiment gefallen hat oder was auch immer ihr für Anmerkungen habt über unseren Filmgeschmack, wie wir ja schon häufig in den Comments lesen konnten, schreibt einfach fleißig weiter. Aber aufpassen, sonst muss ich wieder löschen oder sperren. Nein, wir diskutieren da ganz offen über alles. Genau. Ich bin der Gregor. Ich bin Wolf. Ich bin Eddie und wir sagen danke, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssing!